Außerdem eine vom Mai 1984, wo wir schon mal als Titelgeschichte unseres politischen Magazins über die Elite, warum es sie gibt und warum sie sich so aufführt, wie sie das tut, alles Mögliche erzählt haben. Ja, vielleicht wird es noch lauter. Also wer die nicht hat, ist hiermit nochmal empfohlen. Da lässt sich dann das Wesentliche kurz gefasst nachlesen von dem, was heute Nachmittag hier Thema sein soll. Ansonsten ist der Kreis ja sowieso so überschaubar, dass man sich über alles gleich diskussionsweise verständigen kann, sodass überhaupt nichts offen zu bleiben braucht. Aber trotzdem, 2,50 Mark, dann hat man das. Ich will in einem ersten Punkt was sagen zu den Studienproblemen, die das Hindernis auf dem Weg zu einem Mitglied der Elite liegen. Worin sie nicht bestehen, ist leicht zu sagen. Studienprobleme haben nicht zum Inhalt. Wer das meint, der soll das anmelden. Da können wir uns dann schon auch drüber auseinandersetzen. Sie haben nicht zum Inhalt, die richtige Erklärung eines Gegenstandes vollständig präsentiert zu bekommen und zu begreifen. Ich mag da gar nicht mehr groß Beweise drauf verschwenden, weil viel zu klar ist, mit welchem Anspruch die Wissenschaften stattdessen an die Studenten herantreten. Die Schwierigkeit eines Studiums lässt sich schlicht dahin zusammenfassen, dass es darum geht, sich Theorien zu merken. Das ist selber eine widersprüchliche Angelegenheit, weil Theorie allemal so etwas wie eine Erklärung sein will. Und soweit es eben eine Erklärung sein will, will sie auch verstanden und nachvollzogen sein und ist dann von den Leistungen des Gedächtnisses, dass man sich an früher gedachte Gedanken erinnert, sie gewissermaßen in begrifflicher Form aufbewahrt, davon relativ unabhängig. Das Merken, seinem Gedächtnis allerlei anvertrauen, das ist der angemessene verständige Umgang mit Sachen, die nicht abzuleiten sind, die nicht in eine Erklärung hineingehören. Der Umgang mit für eine Theorie wichtigen Fakten, die man eben kennen und im Gedächtnis, wo denn sonst, im Sack geht's ja nicht, aufbewahren muss. Die Schwierigkeiten eines normalen Geistes- oder gesellschaftswissenschaftlichen Studiums bestehen zunächst einmal darin, dass es einerseits um Theorien geht, die andererseits in dafür geeigneter Form dem Gedächtnis anvertraut werden müssen. Um was für eine Sorte Theorien es sich handelt, will ich ebenfalls mehr erwähnen als hier groß darlegen. Da tut ja unsere Hochschulzeitung und auch sonst so manches Teach in ihre Dienste, nämlich darzulegen, was es mit den präsentierten Theorien auf sich hat. Ich will an das Resultat hier erinnern, das sich allgemein so ausdrücken lässt: Jedes Fach verfügt über eine bestimmte Art und Weise, konstituiert sich geradezu als eine bestimmte Kunst, die richtigen oder zumindest die wichtigen, nämlich tiefer schürfenden Fragen zu stellen. Das wird jedem schon im ersten Semester immer so präsentiert: Wissenschaft als die Kunst, Fragen zu stellen, die der normale Mensch sich eigentlich gar nicht stellt. Das ist etwas anderes als die Banalität, aus der wirkliche Wissenschaft schon hinreichend begründet ist, die Banalität der Fragen, nämlich was ist los und warum. Bei diesen Fragen, da ist der Ausgangspunkt eine praktische und auch theoretische Unklarheit im Umgang mit bestimmten Sachverhalten. Und Wissenschaft will die Lösung herbeibringen. So wie die Wissenschaften des bürgerlichen Kosmos antreten, ist ihr Anspruch in eigentümlicher Weise anders beschaffen. Sie wollen eine Unklarheit eröffnen. Sie wollen Fragen an den Gegenstand stellen, Und es sollen Fragen sein, die sich nicht von selbst verstehen. In dem Sinne präsentiert sich die bürgerliche Theorie als Verfremdungskunst. Und ich will das an einigen Beispielen wiederum nur erinnerungsmäßig, wenn schon nicht großartig zeigen, dann wenigstens mal sagen. Kann man das Mikrofon noch etwas lauter machen? Ist es so vielleicht schon etwas lauter, einfach weil ich mehr reinrede? Die Ökonomie präsentiert sich in den Grundkursen dem Studenten als eine Sammlung von Abstraktionen, deren Grund und deren Rechtfertigung in ihrem Zweck liegt. In dem Zweck nämlich, mathematische Funktionsgleichungen einzurichten, mathematische Funktionsgleichungen über dementsprechend abstrakt gefasste ökonomische Betätigungen des Subjekts. Funktionsgleichungen, die ihrerseits dem Zweck dienen, mathematische Modelle des Gleichgewichts darüber aufzuführen. Es wird auf Grundlage der mathematischen Abstraktion und deren, wie gesagt, deren Begründung, deren Rechtfertigung liegt nicht so sehr darin, dass sie als Erklärung eines Sachverhalts einleuchten, sondern in ihrer Zweckmäßigkeit für das, was man mit ihnen anstellt. Sie dienen nämlich für die Formulierung von Gleichgewichtsproblemen, von denen damit gleich klar ist, dass sie die Gestalt mathematischer Fließgleichgewichte haben sollen. Damit kommt diese Wissenschaft in Gang. Wissenschaft besteht jetzt darin, Antworten auf dieses selbst geschaffene und selbst definierte Problem zu finden, das sich in der wirklichen ökonomischen Tätigkeit weder der sogenannten Haushalte noch der Unternehmungen findet. Das ist sogar das Selbstbewusstsein dieser Disziplin. Die Politologie tritt an und präsentiert sich als die Kunst von Systemvergleichen, wobei die politische Wirklichkeit mit Hilfe von Abstraktionen, wiederum mit Hilfe von Abstraktionen, aber zweckmäßigen, so gefasst wird, dass sich Vergleichsmöglichkeiten mit allem und jedem hergeben. Der Kunstgriff, den die Politologie dabei besonders gerne anwendet, ist die Darstellung politischer Systeme als Verwirklichung einer Idee, eines Ordnungsgedankens, sodass sich die Möglichkeit des Systemvergleichs nicht nur zwischen real existierenden Systemen, sondern auch ideell ergibt. Das ist dann der Stellenwert der politologischen Ideengeschichte. Schon wieder ist eine ganze Abteilung von Gelehrsamkeit in Gang gesetzt, über diese Idee Politik, politische Wirklichkeit als Realisierung von und Bewältigung von Ordnungsproblemen zu fassen und darüber Vergleiche durch die Geschichte und immer anhand der angeblich zugrunde liegenden Idee anzustellen. Auch ein sehr kompliziertes Verfahren. Als Kunst, so Fragen zu stellen, wird Politologie eingeübt. Die Soziologie tritt gleich an mit dem Anspruch, dem allgemein Bekannten keine Erklärung, sondern eine Beleuchtung hinzuzufügen. Diese Beleuchtung besteht wiederum in einer Abstraktion, nämlich der Abstraktion auf eine angebliche Form des Gesellschaftlichen überhaupt hin. Was immer im gesellschaftlichen Verkehr der Individuen passiert, soll verstanden sein als Beispiel für Prinzipien des gesellschaftlichen Zusammenlebens überhaupt. Prinzipien gewissermaßen der Gesellschaftlichkeit als eines methodischen Prinzips, eines methodischen, formellen Prinzips, das alle Inhalte des Zusammenlebens überhaupt erst hergibt. Das gewissermaßen die Idee der Teilung von Funktionen vor der nächst materiellen Idee der Arbeitsteilung kommt und diese vor den Einrichtungen der tatsächlich existierenden gesellschaftlichen Arbeit, so wie bei uns. Die Psychologie hat auch ihre Abstraktionen, die sie dem Studenten nahelegt und die hinausgehen über die einfältige Frage, was ist da eigentlich los, wenn jemand denkt, empfindet oder Schmerzen hat, seelische, und warum hat er das alles? Sie präsentiert sich, auch das gerne in mathematischer Form, mit Abstraktionen, die das Seelenleben als ein Ensemble von Leistungen fassen. Leistungen, wobei die Zweckmäßigkeit der Abstraktion auf Leistung hin, die da beim Wahrnehmen wie beim Denken, bei Empfindungen wie bei den Gefühlen immerzu in Kraft tritt, die Leistung und damit die Rechtfertigung dieser Abstraktionen liegt darin, das Seelenleben als ein Ensemble von messbaren Leistungen darzustellen. Eine Sache, von der sich dann die mehr geistig und moralisch inspirierte Psychologie wieder abhebt. Aber das ist erstmal ihr wissenschaftlicher Gang. Probleme zu definieren auf der Grundlage einer Interpretation. Dieses Problem, was ist das Maß der jeweils erbrachten Leistung, an die alle erdenklichen Seelenregungen heranzutragen. Wir erwähnen noch die Kunstwissenschaft, die weder den Menschen seinem Kunstgenuss überlässt, noch die Theorie des ästhetischen Urteils zum Gegenstand hat, sondern die deswegen Jahr um Jahr dauert und immer zahllosere neue Vorlesungen finanziert, weil sie das etwas Verrückte im Sinne von verschobene Programm verfolgt, aus der Form von Kunstwerken, also ausgerechnet von ihrer Eigenschaft, dass sie sich zum Genuss mehr oder weniger eignen, ausgerechnet daraus das Gegenteil des ästhetischen Genusses, nämlich eine die Moral oder den Verstand beflügelnde Botschaft herauszulesen. Das ist selber ein in sich widersprüchlich gestelltes Problem, dessen Grundlage darin liegt, dass es sehr zweckmäßig anwendbar ist, dass man mit dieser Fragestellung, was sagt mir die Form an Inhalten, dass man damit über eine Fragestellung verfügt, die eben ausgiebig Stoff für Gelehrsamkeit bietet. Sich in solche Fragestellungen einzuüben, ist die Schwierigkeit, vor der ein Studienanfänger allemal steht. Es ist auch bekannt, und da braucht man sich ja nichts groß drüber vorzumachen, wie diese Schwierigkeit bewältigt wird. Sie geht ja nicht darüber, dass man solche Quintessenzen sich klar macht, wie ich sie jetzt hier vorgetragen habe. Mal selbst jetzt unterstellt, dass alles stimmt, was ich hier gesagt habe. Wer das weiß, ist deswegen noch lange kein Professor für Germanistik meinetwegen. Es ist sogar schwierig, das dann noch zu werden, weil wenn man einmal weiß, wie die Wissenschaften antreten, ist das, was sie treiben, einem eigentlich zu blöd. Deswegen verraten die Wissenschaften ja auch gar nicht ihr Prinzip, sondern sie treten an, um die Studenten an dieses Prinzip zu gewöhnen. Das geht nicht zuletzt schlicht über die Aneignung des Fremdwortbestandes, indem jede Wissenschaft ihre Abstraktionen zur kleinen Münze gemacht hat. Wer die Fremdworte eines Faches beherrscht, kennt und anzuwenden weiß, der verfügt damit bereits über die Abstraktionskunst, die ihn befähigt, die Rezepturen für das Aufwerfen von Problemen, die dem jeweiligen Fach innewohnen, auch zu handhaben, also Germanist oder Politologe oder Ökonom zu werden. Bei den Schwierigkeiten, die sich bei dieser Gewöhnung an eine verfremdende Betrachtungsweise den Menschen in den Weg stellen, kommt ein Umstand dem Studenten sehr zu schaffen, dass nämlich die Prinzipien der Betrachtungsweise die allgemeinverständlichen Botschaften, auf die diese Verfremdung hinaus will, so schwierig nicht sind, sondern die sind allemal aus dem sehr vertrauten gesellschaftlichen Repertoire an Moralismen und opportunistischen Gedanken geschöpft. Auch das will ich eben kurz vorführen an den verschiedenen Wissenschaften. Wenn die Ökonomie Mathematik zum Hauptproblem des Studenten macht, dann braucht er deswegen über den Sinn dessen, was er lernt, noch keineswegs zu verzweifeln, auch wenn er nicht weiß, wie eine Funktionsgleichung funktioniert. Weil die Botschaft, das Prinzip, das mit der Mathematik veranschaulicht wird und vertreten wird, und auf dieses Prinzip fallen übrigens auch die ganzen ökonomischen Gelehrsamkeiten sehr schnell zurück, wenn man ihnen mal ihren mathematischen Überbau nicht glaubt. Oder wenn hier in einer Diskussion, soweit sie da noch erlaubt ist, in den Grundkursen mal nach dem wissenschaftlichen Gehalt der dort angewandten Abstraktionen fragen, dann fällt die Ökonomie sehr schnell auf ihr ideologisches Prinzip zurück, und das ist sehr einfach. Das besteht in der Idee einer zweckmäßigen Sachnotwendigkeit. Das kann man auch umdrehen, und dann heißt es einer sachnotwendigen Zweckmäßigkeit des gesamten ökonomischen Prozesses. Das ist die Idee. Die Zweckmäßigkeit und dass da eine sachliche Notwendigkeit behauptet wird, die steckt bereits im Übergang zur Mathematik darin. So streng die mathematische Funktionsgleichungen ein Element in ein bestimmtes zum anderen setzen, so sollen die Zwecke, die die Individuen in der Gesellschaft verfolgen, in der Ökonomie, auch durch mathematische Funktionsgleichungen untereinander im Verhältnis stehen und die Frage nach ihrem optimalen Gleichgewicht hergeben. Das ist die ideologische Botschaft der Mathematik, die selber deswegen im Ernst nie aufzugehen braucht. Es reicht sogar, dass man einfach den Unterschied eingesteht zwischen ökonomischem Modell und Wirklichkeit. Die ideologische Botschaft des Modells bleibt gleichwohl davon unberührt und ist eine gelehrte Fassung des sehr populären Spruchs, der noch jeden Verfechter der Marktwirtschaft zu dieser einfällt, nämlich: Wie soll es denn anders gehen? Dieses "Wie soll es denn anders gehen" ist eine sehr rudimentäre Form des Bewusstseins von einer zweckmäßigen Sachnotwendigkeit. Und umgedreht ist die ganze Mathematik nichts anderes als die gelehrte Ausführung dieses Satzes. Mit der Politologie verhält es sich ganz ähnlich. Die Idee eines durch die ganze Geschichte und auch durch die ganze Ideengeschichte hindurchgehenden Vergleichs, an dem die Institutionen unserer Demokratie sich bewähren, gewissermaßen ihre Überzeitlichkeit und ihre Vernunft ans Tageslicht bringen. Dieses ganze Beweisverfahren steht im Dienste wiederum eines sehr schlichten Ideals, nämlich des Ideals einer nützlichen Zwangsgewalt. Dieser Widerspruch, die Politologie macht ja keine Abstriche von dem Eingeständnis, dass es sich beim Staat um eine Gewalt handelt, die mit Zwang zu Werk geht. Ihr Beweis, den sie per Systemvergleich anzettelt, zielt darauf, dass es anders gar nicht geht, dass genau das für die Menschen noch allemal das Beste ist. Menschen brauchen immer Zucht zur Ordnung. Dieser von jeder Großmutter abzuholende Spruch wird in der Politologie gelehrsam, nämlich präsentiert sich als Nachweis, dass noch immer und unter allen Umständen alle Menschen Zucht zur Ordnung gebraucht haben. Die Soziologie bemüht die Demonstration einer Hinterwelt unausweichlicher Zweckmäßigkeiten, dass auch wenn niemand dran denkt, doch immerhin alles Handeln die Prinzipien des gesellschaftlichen Zusammenhängens überhaupt erfüllt und insofern eine Gesetzlichkeit des Handelns konstituiert, noch jenseits der tatsächlich verfolgten Interessen und Zwecke oder der da auch Geschädigten. Das ist auch eine, am ehesten lässt es sich noch bestimmen als die gelehrte Fassung dieses halb resignativen, eigentlich religiösen Glaubenssatzes, der sich in der Frage vorträgt, wie soll es denn anders gehen? Oder irgendwie wird es schon seinen Sinn und Zweck haben. Gewissermaßen irgendwer wird sich schon was dabei gedacht haben. Und wenn es wirklich kein Individuum oder kein Subjekt gibt, das sich was dabei gedacht hat, die Gesellschaft als Ganze hat gewissermaßen doch an sich gedacht, nämlich dass sie funktioniert. Diesen Trost baut die Soziologie zu einem Weltbild, zu einer Betrachtungsweise für sämtliche Fakten aus. Die Psychologie, indem sie eine Theorie über die Leistungsfähigkeit und die Vielfalt von Leistungen, die ein Subjekt erbringen kann, und dass die alle messbar sind, die sich so präsentiert, hat ihre Grundlage in auch ein Verfahren in einem Verhältnis des bürgerlichen Subjekts zu sich selbst, zu seinem Verstand und zu seinen Gefühlen. Ein Verhältnis, das noch ein bisschen das Thema dieses Vortrags sein wird. Eines Verhältnisses, das sich dahin bestimmen lässt, jeder benutzt sich selbst, auch seinen Verstand, als ihm verfügbares Mittel der Durchsetzung in der Konkurrenz. Das ist auch ein sehr allgemeiner, opportunistischer Grundsatz, auf sich selber als konkurrenzmäßig eingesetztes instrumentelles Mittel zu reflektieren. Und das ist die sehr geläufige, so im praktischen Umgang immer zu gepflogene Betrachtungsweise, die da direkt als Theorie der seelischen Kräfte daherkommt. Da bleibt seelische Kraft eben gar nicht diese unschuldige Bemerkung, sondern wird gleich blutig ernst genommen, als Vermögen Leistungen zu erbringen, eben in gelehrter Form das, was Leute sich selber immerzu abverlangen. Naja, auf Beispiele komme ich dann nachher noch, wenn es um Prüfungen geht. Da wendet der Mensch sowas nämlich an. Ach, und um die Kunstwissenschaften da in der Richtung auch noch zu erwähnen, die realisieren mit ihrer ganzen Gelehrsamkeit eigentlich nichts als das bürgerliche Luxusideal. Nämlich, dass im gelungenen Luxus der Genuss und das Gewissen irgendwie zusammenfallen. Dass man sich aus seinen paar Genüssen kein Gewissen zu machen braucht, weil man darin nämlich irgendwie auch als moralisches Individuum fürchterlich am Werk ist. Dass Pflicht und Neigung auf einen Punkt fallen. Dieses alberne Ideal des Genusses macht die Kunstwissenschaft zum Prinzip ihrer Gelehrsamkeit. Jetzt auch wieder, dass im Grunde die moralische oder sonst wie gewohnheitsmäßige Quintessenz alles dessen, worum die Wissenschaften kreisen, dem Studenten wie jedem Abiturienten oder jedem, der es geschafft hat, 20 Jahre alt zu werden, irgendwie geläufig sind, behebt die Schwierigkeiten des Studiums nicht. Denn das ist ja auch wieder nicht verlangt, glatt die moralische Quintessenz hinzuschreiben. Auf die gelehrte Form kommt es ja schon an. Zum Kanon der bürgerlichen Wissenschaften gehört ein Fach, in dem diese seltsame Betätigung des Verstandes richtig drastisch und unverblümt zur Anschauung gebracht wird. Das ist die Jurisprudenz. Wenn ich vorhin gesagt habe, die Wissenschaften tragen Fragen an ihren Gegenstand heran, sie problematisieren sie, sie eröffnen einen Gesichtspunkt der Undeutlichkeit, dann ist diese Sache in der Jurisprudenz durchs Gesetz immer schon gelaufen. Die Leute latschen durchs Leben, streiten sich, haben Schwierigkeiten mit ihrer Obrigkeit und steigen ins Grab unter Hinterlassung von gewissen Reichtümern oder Armütern. Irgendwas hat jeder zu vererben. Und wenn es bloß die Unkosten für den Sarg sind. Das sind die Fakten. Die Jurisprudenz hat alle Probleme, mit denen sie sich ihr Lebtag beschäftigt, in Bezug auf den Gang der Welt schon aufgeworfen gekriegt. Nämlich dadurch, dass die Staatsgewalt alles, was die Individuen treiben, schon längst mit ihren Ordnungsprinzipien und ihren Gesetzen verglichen hat. Diesen Vergleich im Einzelfall durchzuführen, ist das ganze intellektuelle Geschäft der Jurisprudenz, der Jurastudenten, an das sie sich gewöhnen müssen. Auch da ist das aus jeder Zeitungslektüre vertraute Rechtsbewusstsein eine gute Hilfe. Das sorgt dafür, dass einem Jurastudenten nichts fremd ist von den rechtlichen Gesichtspunkten, mit denen er es zu tun bekommt. Andererseits ist gerade der Juristerei das geradezu als ihr Selbstbewusstsein zu eigen, dass sie den natürlichen Verstand dauernd vor den Kopf stößt, dass sie lauter Verfremdungen produziert. Nämlich so fremdartig eben, wie sich das Gesetz zum normalen, schlichten, einfältig moralischen Rechtsbewusstsein verhält. Und genauso wie sich da das Gesetz zum Rechtsbewusstsein verhält, nämlich als methodisch angeleiteter Umstand, der sich immer aufs Gesetz, auf vorliegende interpretierende Texte beruft und beziehen muss. Ganz entsprechend dazu geht die Wissenschaft, die bürgerliche, vor. Dass nämlich auch sie über einen Kanon von Prinzipien der verfremdenden Deutung verfügt, die sich auch alle einerseits herunterkürzen auf bestimmte moralische und opportunistische Prinzipien des normalen Menschen, die andererseits dazu aber genauso überhöhend und verdrechselnd und umständemachend sich verhalten, wie das bürgerliche Gesetz zum normalen mosaischen Rechtsempfinden. Soweit die Natur der Probleme, mit denen ein Student sich rumzuschlagen hat. Es ist von dem Inhalt des Studiums her auch klar, dass diese theoretische Beschäftigung, diese Abenteuer des Geistes gar nicht anders zu bewältigen sind als durch die Mobilisierung des Gedächtnisses. Sie ergeben sich noch nicht mal einfach aus dem Rechts- oder Moralbewusstsein eines Menschen, sondern die muss man lernen, weil sie fremdartig sind. Die muss man im Kopf behalten. Da muss man die Nomenklatur und die Phraseologie und den Fremdwörterschatz, den muss man beherrschen. Und man muss die Leute kennen, die dazu beigetragen haben. Das ist sehr wichtig für die bürgerliche Wissenschaft. Da kürzt das Individuum sich nicht heraus aus der Erklärung eines Gegenstandes, wie es bei der Erklärung eines Gegenstandes der Fall wäre, sondern es kürzt sich immerzu hinein, weil es ist ja der große Mann, der irgendeinen Gedanken zum ersten Mal gefasst hat, Herr Hahn bei den Pädagogen oder Herr Hobbes bei den Politologen oder sonst wer, der ist immer sehr wesentlich als derjenige, der als erster diesen interessanten Zugang zum Gegenstand, diese Ecke der Problematisierung eröffnet hat. Nun wäre das alles immer noch nicht übermäßig schlimm und wäre noch keine Studienschwierigkeit, wenn diese Gedächtnisleistungen, diese Obskuren, nicht erbracht werden müssten für einen Zweck, der dazu allerdings passt. Dieser Zweck heißt Prüfung und hat zum Inhalt nicht einfach die Präsentation von Gedächtnisleistungen. Das ist nicht übermäßig beliebt in einer Universität. Da kommt man gerade an einer Fachhochschule damit durch, sagen die Universitätsdozenten. Sondern was verlangt ist, ist aufs Gedächtnis gestützt die Präsentation, die Darstellung einer wohlerworbenen Souveränität im Umgang mit den gelernten Abstraktionen des eigenen Faches. Und davon muss man den Prüfer auch noch überzeugen. Es geht ja darum, in der Prüfung, dass eine Auslese stattfindet. Der Witz der Prüfung ist, dass nicht jeder sie besteht. Und deswegen legen die Prüfer dann auch allerlei Maßstäbe an die gelungene Präsentation einer solchen Souveränität an. Da muss dann einer schon irgendwie durchblicken lassen, und zwar eben so geschickt, dass der Prüfer es gelten lässt, dass er eigentlich dieses Problem ganz genauso sieht wie dieser und jener, aber der Dritte das falsch gesehen hat oder etwas dazu getan, was eigentlich gar nicht dazu passt. All diese Techniken, Souveränität zu präsentieren, sind da gefragt. Damit eröffnet sich natürlich ein weites Feld, das über das bisher behandelte Beschränkte, man muss ein Gedächtnis für Unsinn haben. Das ist auch nicht einfach, aber das ist bloß eine Sache. Ein Gedächtnis für Unsinn haben ja schließlich auch die Leute, die zu Frank Elsner gehen und jede Filmszene wieder erkennen können. Darüber geht das Studieren einerseits eben dahin hinaus, dass Souveränität demonstriert sein will, die Freiheit, solche Gesichtspunkte anzuwenden. Und damit ist das Feld eröffnet für alle Techniken der Imagepflege. Eigentlich ist nämlich eine Prüfung das, eben weil es darum geht, den Prüfer zu überzeugen, dass man nicht so sehr sein Wissen wiedergibt, sondern sich darstellt. Selbstdarstellung, das ist der Gesichtspunkt, unter dem die Prüfungen Vergleiche vornehmen. Tja, dafür gibt es jetzt aber wieder große Schwierigkeiten, weil gerade weil ja der Witz der ist, es sollen welche raussortiert werden, werden da zwei Sachen sehr wesentlich, nämlich die Tagesform des Prüflings und die Eigentümlichkeiten des Prüfers. Eine Prüfung hat jemand noch nicht genügend vorbereitet, wenn er seinen Stoff gelernt hat, sondern er muss auch noch wissen, worauf der Prüfer Wert legt. Man muss sich bei älteren Kommilitonen erkundigen. Das ist genauso wichtig und genauso ehrenwert. Frauen haben da eine ganz andere Sorte von Problemen. Die müssen wissen, wie man sich anziehen muss, was für eine Frisur der Betreffende mag. Und das ist alles kein Witz. Das ist sehr konsequent aus diesem Zweck der Prüfung heraus. Und alles das gibt gleichwohl keine Garantie dafür, dass man sie besteht. Das ist das Blöde. Man schafft lauter Bedingungen, sie zu bestehen, aber keine Bedingung, und auch wenn man doch so viele beieinander hat, nichts davon ist eine Garantie. Also hat der Mensch zu Recht Prüfungsangst, die bloß darin besteht, dass das Prüfungsgeschehen auch bei bester Vorbereitung unberechenbar ist. Und jetzt kommt noch ein neues zum Studienproblem dazu. Man muss nämlich mit der Angst, dass es einen erwischt, auch noch fertig werden. Das ist diese Prüfungsangst, das ist ja gewissermaßen die methodische Antizipation des Umstands, dass Prüfungen fürs Raussortieren da sind und man immer von vornherein weiß, irgendwelche fallen raus und alles, was ich bisher getan habe, bietet für nichts eine Gewähr. So wird dann Studieren spätestens an dieser Stelle zu einer Art autogenem Training, wofür dann auch allerlei Tropfen und Tabletten angeboten werden, aber auch die Künste der Psychologie, zum Beispiel Atemkunststücke, sind sehr wichtig fürs Gedächtnis, dass man sich in der Prüfung nicht aufregt, dass man dann sich im rechten Moment sagt, meine Hand ist ganz warm oder ruhig oder was. Und da stellen sich dann schon Unterschiede zwischen verschiedenen Ausprägungen des studentischen Typs heraus. Die bewegen sich alle zwischen zwei Extremen, nämlich dem Weinerlichen und dem Arroganten. Das ist auch ganz klar, wo es um Selbstdarstellung geht. Da macht der eine das Motto Frechheit siegt zu seinem Rezept und gibt mit einer Souveränität an, die wirklich nur in seinen paar angelernten Vokabeln besteht und hofft im Übrigen darauf, dass der Professor ihn nicht blamiert, was immer geht. Und die andere Abteilung sind die, die immerzu die Schwere ihres Schicksals beweinen und allenfalls noch versuchen, durch die Darstellung dessen, wie elends ihnen mitgespielt worden ist, Eindruck zu schinden. Auch das ist ein für Prüfungen sehr empfehlenswertes Verfahren, vorher nicht zu schlafen. Und dann dem Professor klarzumachen, dass sein Studienstoff einem so viel Nerv geraubt hat, dass man eigentlich schon deswegen das Bestehen der Prüfung verdient, auch wenn man jetzt gerade ausgerechnet heute, wo die Oma noch gestorben ist, überhaupt nicht in der Lage ist, diesen Gedanken richtig auf die Reihe zu bringen. Und wehe, jemand sagt das jetzt so holterdipolter wie ich. Das gehört mit in die Techniken der Selbstdarstellung hinein. So hat halt jeder sein Rezept. Alles hier zuletzt übers Prüfen, über die Prüfung gesagt, stimmt seltsamerweise auch für Naturwissenschaftsstudenten, wobei denen doch die ganze erste Abteilung, die ich hier vorgetragen habe, nämlich dass es ums Merken von Unsinn geht, erstmal nicht zutrifft. Da müssen nicht Problematisierungen eines Gegenstandes gelernt werden, sondern wissenschaftliche Erklärungen der Elementarteilchen, der, was weiß ich, für Synthesen des menschlichen Körperbaus und so weiter. Auch da ist allerdings eine gewisse Fortschrittlichkeit der naturwissenschaftlichen Fakultäten nicht zu übersehen. Sie bemühen sich nämlich sehr darum, den Stoff, den sie vermitteln und der erstmal in Erklärungen besteht, so zu präsentieren, als wäre es auch nichts anderes als ein auswendig zu lernender Unsinn. Der Endpunkt des Ganzen sind diese beliebten Multiple-Choice-Aufgaben, wo man gar nicht mehr auf eine Erklärung befragt wird, sondern nur noch auf die Wahrscheinlichkeit eines Resultats und die Kunst, aus drei Alternativen die richtige herauszufinden. Ich will dafür mal als sehr eindringliches Beispiel auf die Medizinertests verweisen, die jetzt von Seiten der Ärzteverbände ins Gespräch gebracht werden, als Notwendigkeit, und jeder weiß warum. Die sind nötig, weil es sonst zu viele Mediziner gibt. Die nehmen sich sonst zu viel Krankenscheine weg. Und dann ist das Geschäft nicht mehr gewährleistet, was ein Arzt da braucht, damit er mit ruhiger Hand und ohne Existenzsorgen die Krankheiten seiner Patienten besorgen kann. Jetzt gab es schon das Abitur als Schranke für den Zugang zum Arztberuf, aber das ist zu untauglich. Zu viele haben es bestanden. Jetzt gilt einerseits das Abitur als Qualifikationsnachweis fürs Studieren auch einer so erlesenen wissenschaftlichen Kunst wie der Medizin, aber andererseits unter dieses Eignungskriterium fallen noch zu viele drunter. Also wird es enger gezogen durch den Numerus Clausus. Da muss man schon eine 1,37 haben, um in den Numerus Clausus reinzukommen. Was ist die Reaktion? Nachdem sich mal die Bequemlichkeiten des Ärztestandes rumgesprochen haben, büffeln die Schüler schon ab der Quarta oder unser Tertia wie die Teufel. Und das Limit von 1,37 wird massenhaft erreicht. Sodass die besorgten Ärzteverbände auf die Idee gekommen sind, man muss jetzt endlich Nägel mit Köpfen machen. Und das heißt, einen Test, wo man einfach bei jedem Test festlegt, wo man die Grenze für Eignung und Nicht-Eignung zieht, nämlich genau bei der Zahl beantworteter Fragen, wo die Zahl derer, die sie richtig beantwortet haben, in den Numerus Clausus hineinpasst. Das ist kein so schwieriger Gedanke, wie es jetzt gerade geklungen hat, sondern man definiert die Eignung an einem Test entlang nach dem gewünschten Ergebnis. Da wird die Sache endlich mal ehrlich. Insbesondere die Sache mit der Eignung. Denn dass man für den Medizinerberuf irgendwie schon allerlei anderes mitbringen müsste, was mit Medizin gar nichts groß zu tun hat, aber zum Beispiel mit guten Unterrichtsfächern in Latein oder Physik, da weiß man ja, was man da lernt, oder auch in Sport und Singen, das ist hier auf die Spitze getrieben. Es wird jetzt gar nicht irgendwie eine spezielle Eignung für den Mediziner erhoben. Wie sollte das auch gehen, wenn einer gerade erst antritt, dieses Fach zu studieren? Sondern jetzt haben die Psychologen ein Betätigungsfeld für ihre Ideologie, die ich vorhin schon gekennzeichnet habe. Die Idee der messbaren Leistung wird jetzt hier zur Anwendung gebracht, und zwar auch in ihrer ganz brutalen Elementarform, dass nämlich Leistung immer bedeutet, irgendetwas pro Zeit. Dieses Irgendetwas, da sind die Psychologen eben zu Diensten. Zum Beispiel die Übereinstimmung und Unterscheidung verschiedener geometrischer Figuren, also ganz viele Dreiecke und ganz viele Kreise, auf einem Zettel wahrzunehmen und dann zu Protokoll zu geben, wie viele unterschiedliche geometrische Formen da vorhanden sind auf dem Zettel. Das jetzt aber nicht überhaupt, sonst wäre es ja langweilig, da könnte ja jeder nachzählen, sondern in 3 Sekunden. Das ist Leistung, psychologisch definiert. Und von den Psychologen auch mit einer Theorie ausgestattet, weshalb man an sowas haargenau sieht, ob einer für den Medizinerberuf in Frage kommt oder nicht. Ebenso Bilder mit einer Parkbank, wo 2 Leute verschiedenen Geschlechts, kenntlich gemacht durch die Kleidung, erst weit auseinander sitzen, dann beieinander und dann wieder auseinander. Und die Kunst darin besteht, erstens jetzt überhaupt herauszufinden, dass da ein Beziehungsproblem dargestellt ist, das aber jetzt nicht nur überhaupt herauszufinden, sondern in 5 Sekunden. Dann muss der Zettel nämlich weggelegt sein, dann kommt schon der nächste. Dass das Schwierigkeiten macht einem Studenten, ist eigentlich so klar wie nur was. Darum geht es ja gerade, ihm Schwierigkeiten zu machen. Es ist, mal in Klammern gesagt, sehr albern, wenn Studenten sich über Studienprobleme beschweren, weil die Prüfung als allergrößtes Studienproblem ja genau zu dem Zweck eingerichtet ist, dass welche rausfallen, es den meisten also unüberwindliche Schwierigkeiten macht. Bloß, dass die Überwindung dieser Schwierigkeiten groß was mit Wissen zu tun hätte, gar noch mit der Erkenntnis und Erklärung eines Gegenstandes, das glauben noch nicht mal die, die die Prüfung bestanden haben. Damit komme ich nämlich zum 2. Punkt, dem Studienertrag, dem Nutzen einer bestandenen Prüfung. Wir kommen der Elite so Stück um Stück immer näher, aber eben Stück um Stück. Einerseits weiß ja jeder, ich setze mal voraus, dass hier nicht lauter Studienanfänger sitzen, sondern Leute mit vielen Prüfungserfahrungen. Es weiß jeder, was er da eigentlich geschafft hat. Man hat einen Zufall gemeistert. Und jeder Prüfling weiß, mindestens solange er noch ehrlich ist, wie wenig das Bestehen der Prüfung mit einem Wissen, gar mit einem soliden Wissen zu tun hat. Auch wenn ihm die Widersprüchlichkeit der abverlangten Geistesleistung gar nichts aufgefallen ist, so lebt doch die ganze akademische Welt von Anekdoten über die Prüfung, die immer zum Inhalt haben, dass das Bestehen von Prüfungen eigentlich Sache des Zufalls ist. Und das möchte ich hier überhaupt nicht groß bestritten haben. Außerdem weiß auch noch jeder, was man für die Prüfung gelernt hat. Das hat man gelernt, um es hinterher gleich möglichst wieder zu vergessen. Der Stoff, die Kenntnis von lauter Titeln, von Menschen, die mal was rausgekriegt haben, die Kenntnis der zahllosen Knochen, die der Mensch im Leib hat, bei den Medizinern, oder der verschiedenen Instanzen im Rechtsweg eines südamerikanischen Gorilla-Staats, was eben die Politologie für die Demonstration der Gleichheit aller Herrschaftsformen abverlangt hat. Das kann man hinterher alles wieder vergessen, weil es ja ausgedient hat. Es hat seine Dienste getan für die Demonstration von Überlegenheit, von Souveränität. Und wenn die gelungen ist, dann hat es eben auch ausgedient. Und schließlich drittens, weiß jeder Prüfling, dass die Sache jetzt eigentlich erst in gewisser Weise wieder losgeht. Mit dem Studienerfolg steht man ja eigentlich dann doch wieder ziemlich blöd an einem Anfang rum. Die bewiesenen Leistungen, die nützen einem herzlich wenig, wenn es jetzt darum geht, erstmal nur in einen Posten hineinzugelangen, der einen wirklich nach oben führt, womit der Karriere dann auch weitergeht, die Karriere, die mit einem Studium so hoffnungsvoll begonnen hat. Da hat auch der Arbeitsmarkt, der vom Staat eingerichtete und betreute, für manche Klarheiten gesorgt. Es ist eben ein Unterschied zwischen Bedingung und Garantie. Und so wie das Lernen nur eine Bedingung, aber keine Garantie fürs Bestehen der Prüfung war, so ist die bestandene Prüfung noch lange keine Garantie dafür, dass man überhaupt einen Posten kriegt. Ihn zu kriegen und zu behalten und in ihm aufzusteigen, fordert wiederum ganz andere Leistungen als das Auswendiglernen von Büchern. Das ist klar, da muss man Beziehungen haben, und damit man von dem ersten Posten auf den nächsten kommt, ist eine Tugend gefragt, deren Eigentümlichkeit schon in ihrer widersprüchlichen Benennung deutlich wird. Diese Tugend heißt, das ist überhaupt die, um die es in der ganzen bürgerlichen Welt geht, Erfolgstüchtigkeit. Das ist in sich ein Unsinn, ein Widerspruch in sich. Denn Tüchtigkeit und Erfolg sind ja gerade in der ganzen bürgerlichen Welt zwei verschiedene Sachen. Gerade die Prüfung ist ja ein Beispiel dafür. Trotzdem ist diese Ideologie von der Erfolgstüchtigkeit so gut wie gar nicht zu widerlegen, weil ihr ein sehr hartes demokratisches Prinzip, ein Prinzip der demokratischen Karriere, immerzu Stoff und Grundlage liefert. Und dieses Prinzip heißt, nichts ist besser für die Karriere als der Erfolg. Das kann man auch umdrehen und sagen, nichts ist besser für den Erfolg als eine Karriere, weil an beiden Seiten dasselbe gemeint ist. Das kennt auch jeder. Wer dreimal abgelehnt worden ist auf die Bewerbung auf eine Assistentenstelle oder als Hiwi oder hinterher als Atlatus eines Geschäftsmanns, der hat damit schon eine schlechte und immer schlechtere Prognose. Die fünfte Bewerbung ist schon weniger aussichtsreich als die erste, schon allein deswegen, weil das Arbeitsamt nur in Ausnahmefällen die vier erfolglosen Bewerbungen verschweigt. Die sind die, geben das negative Urteil über den Bewerber her. Umgedreht, auch da gibt es zwar keine Garantie, aber wenn sich aus irgendeinem blöden Zufall heraus die Leute um einen reißen, dann meint auch jeder, dieser Typ, den müsste man genau haben, und man kriegt zu zwei Bewerbungen noch eine dritte als Berufung gratis. Ich will jetzt nicht weiter philosophieren über dieses Leistungsprinzip in der bürgerlichen Gesellschaft, dass die Leistung, die da verlangt ist, nichts mit Wissen oder mit Voranbringen oder mit nützlichem Tun zu tun hat, sondern bloß mit errungenem Erfolg. Ich will nur noch mal darauf aufmerksam machen, ohne einen Posten, auf dem man jetzt seine ganzen erlernten Künste unter Beweis stellen kann, ist alle Intelligenz und alle Leistungskraft und aller edle Einsatz für die Katz. Wenn man aber den Posten hat, dann muss man sich schon andererseits ziemlich blöd anstellen, um ihn zu verlieren. Und dann hat man mit dem Posten schon allerlei Möglichkeiten, in der Karriere voranzukommen. Man kennt ja dann die Leute, Beziehungen sind dann nach wie vor das probate Mittel. Nach der Seite hin ist der Ertrag eines erfolgreichen Studiums, erfolgreich durch eine Prüfung und diesen lateinisch oder deutsch verfassten Zettel, dieser Mensch hat bestanden, abgeschlossen, nichts Besonderes. Es ist eigentlich erbärmlich wenig. Man ist zwar ausgesucht, aber was ist da eigentlich an einem rausgesucht worden? Andererseits ist eine Prüfung furchtbar viel, denn ohne sie geht der ganze Zirkus des Aufstiegs heutzutage hierzulande gar nicht erst los. Da hat man dann eine ziemlich schlechte Prognose, wenn man überhaupt keine Prüfung zustande gebracht hat. Jede Prüfung nämlich und jede Ernennung, die sich daran anschließt, da kann der Posten, den man erreicht, so albern und beschissen sein, wie er will. Da fragt ja sowieso keiner nach. Das Wesentliche an bestandenen Prüfungen und an einer Beförderung, das ist der Abstand, den dieser Erfolg zwischen dem Karrieristen und die Masse der Übrigen legt. Wie gesagt, dieser Abstand hat mit Wissen, mit Erkenntnis, mit was der Teufel, was für Tugenden, nichts zu tun. Errungen wird er auf die eben geschilderte Weise mit dem Unsinn des Studiums. Durch Zufälle und so weiter. Aber einen Unterschied gibt es und der wächst mit jedem Karriereerfolg. Es ist ein Unterschied an Chancen, die der Mensch zur Verfügung hat, was er überhaupt jetzt alles machen kann. Es ist ein Unterschied an Ansprüchen, die ein Mensch jetzt überhaupt verfolgt, an Vorstellungen, was er noch werden will, an Erfolgsmaßstäben, an wem der Mensch sich jetzt misst. Und es ist ein Zuwachs an dem Bewusstsein, was Besseres zu sein. Ich will es nochmal zusammenfassen. Jeder, der seinen Doktor hinter sich gebracht hat, auch davon soll es ja hier im Stammpublikum der MG 50% geben, der weiß einerseits, was das für eine lächerliche Errungenschaft ist. Andererseits weiß er auch, dass je länger man den Doktor hat, sich dementsprechend die Gewohnheiten auch ein bisschen ändern. Dann isst man das nämlich. Und dann fragt keiner mehr, was man da eigentlich isst. Dann vertauscht sich wie von selbst irgendwann die Kordjacke mit irgendeinem edleren Gerät und der Mensch vergleicht sich einfach mit anderen Leuten. Hat er sich bis zum Doktor noch mit Promoventen verglichen, so vergleicht er sich ab da, durchaus auch selbstkritisch, aber immerhin mit Professoren. Und dann will er auch ein bisschen so werden wie die. Das ist übrigens nicht so schwierig. Er gehört jetzt in gewisser Weise dazu, zur besseren Gesellschaft, zur Elite. Und jetzt eben die bedeutungsschwere Frage, wozu gehört er dann eigentlich, wenn er zur Elite gehört? Jetzt will ich erstmal ein bisschen über die menschliche Seite der Elite reden oder über Elite als einen gesellschaftlich anerkannten Dünkel. Denn das gibt es ja, die bessere Gesellschaft. Die zeichnet sich dadurch aus, dass jedes ihrer Mitglieder für sich selber nicht mit dem zufrieden ist, womit der normale Mensch, der deswegen auch der Normale heißt, zufrieden zu sein hat. Und diese Unzufriedenheit betrifft jetzt keineswegs, das ist gewissermaßen damit eingeschlossen, mit abgehakt, die Qualität der Gebrauchsgüter, die der Mensch verwendet. Sondern, dass das, womit der Rest der Menschheit sich zufrieden zu geben hat, für einen selber nicht mehr taugt. Das ist eigentlich das Resultat einer eigentümlichen Sorte Freiheit, die ein Elite-Mitglied sich einfach herausnimmt. Und diese Freiheit besteht eigentlich darin, selber zu entscheiden, worauf es einem ankommen soll im Leben. Das ist jetzt nicht damit zu verwechseln, dass eigentlich die Entscheidung, worauf es mir ankommen soll im Leben, zusammenfällt mit der Definition dessen, dass jemand erwachsen wird, seinen Verstand gebraucht und seinen Willen einrichtet und nicht weiter als Glückskind durch die Welt tapert, sondern sich zu etwas entschließt. Das ist damit nicht zu verwechseln, sondern diese Freiheit ist eine Gunst, ist eine Errungenschaft, die sich im Lauf einer Karriere einstellt. Sie ist gewissermaßen die subjektive Seite der Hierarchie, die ein Mensch im Lauf seiner Karriere hinaufklettert. Hier mal ein Wort zur Hierarchie. Dass bessere Leute sich besser stellen, auch finanziell, und zwar so gut finanziell, dass das sich eigentlich von selbst versteht und man darüber nicht immer in peinlicher Weise zu reden braucht. Das ist in unserer Gesellschaft ja nicht als Lastenausgleich organisiert, sodass einer, der die härteren Lasten trägt, dafür dann auch in seiner Privatsphäre ein paar mehr Möglichkeiten und Freiheiten eingeräumt bekommt. Der Lastenausgleich brächte nie und nimmer eine Hierarchie zustande, sondern das, was unsere ernannten und beamteten Volksführer ja immer für das Allerschauerlichste halten, Lastenausgleich wäre ja eine Nivellierung. Die Hierarchie leistet was anderes, nämlich dass je leichter einem der Beruf fällt, je weniger anstrengend die abverlangten Leistungen sind, je mehr Freiheiten man sich in seinem Berufsleben herausnehmen kann, umso besser ist die Vergütung. Umso mehr materielle Freiheiten werden dem Menschen gewährt. Ja, so wird eine gescheite Hierarchie draus. Je besser es einer trifft, umso mehr wird ihm noch dazugegeben. An Gehalt, an Nutzungsmöglichkeiten für Universitätsautos, an guten Beziehungen, wo man schon mal ein Ferienhaus umsonst kriegt und so weiter. Sonst wäre es ja auch blöd, wenn nicht die anderen, die sowieso schon mehr zu arbeiten haben, nicht auch diejenigen wären, die dafür weniger Geld kriegen würden, dann wüsste man sich ja gar nicht groß zu unterscheiden. Den Unterschied gibt's und er stellt sich im Dünkel der Elite dar als Bewusstsein der Freiheit, sich zu Marotten, Vorlieben und Spleens entscheiden zu können. Das, was sozusagen in einem trübseligen Echo die Freiheit des Rentners ausmacht, nämlich sich zu entscheiden, ob er lieber Cola-Dosen oder Briefmarken sammelt, also die Freiheit des Spleens auszubilden. Das ist gewissermaßen in seiner sehr anschaulichen und lohnenden Form das Gesetz, unter dem die Elite antritt. Einer, der es geschafft hat, der den Übergang zu einer besseren Position geschafft hat, weiß sich als einer, der für sich Maßstäbe setzen kann. Und diese Freiheit bedeutet natürlich auch das Selbstbewusstsein, dass man nicht nur für sich seine Maßstäbe setzt, sondern für einen ganzen Haufen Umgebung noch dazu. So ein bisschen, dass man bewundert werden will und nachgeahmt werden möchte. Und dass es der Lady Di runtergeht wie Butter, dass noch die harmlosesten mitteleuropäischen Schicksen sich die Haare so frisieren wie sie, selbst wenn sie die dann persönlich wieder fürchterlich verachtet. Aber Vorbild zu sein, tonangebend in allen möglichen Fragen, auch in den Fragen der Mode, das gehört zum Dünkel der Elite durchaus dazu. Das ist umgekehrt der Ausweis dessen, wie selbstverständlich es diese gesellschaftliche Einrichtung der Elite hierzulande gibt. Die, die es sind, haben jedenfalls kein Problem mit ihrem Überlegenheitsbewusstsein. Da zahlt sich dann auch in gewisser Weise das Studium aus. Wenn man es mal isst, dann gibt man nicht nur den Ton an in Sachen Frisur, da muss man ja auch erstmal Haare haben und alles Mögliche noch in Interesse dieser Art, sondern was jeder, der das Studium hinter sich gebracht hat, auf alle Fälle sein kann, ist tonangebend in Fragen des gesellschaftlichen Problembewusstseins. Dieses, man lernt im Studium verfremdend zu denken, immer etwas abstruse, abseitige Gesichtspunkte als diejenigen an einen Gegenstand heranzutragen, die überhaupt in der richtigen Weise das Problem eröffnet, das es mit diesem Gegenstand auf sich hat. Das wird ja eben so zur Gewohnheit, so ähnlich wie der Doktortitel, dass man den also genauso flüssig schreiben kann wie seinen Namen. Und mit dieser Kunst begibt sich ein Mitglied der Elite mit allen, die in dieser Gesellschaft Macht auszuüben haben, egal auf welcher Grundlage, also mit allen, die in der Karriere noch weiter gekommen sind als er, die über Geld oder andere Machtmittel verfügen, vielleicht noch im Unterschied zu ihm, der erst unterwegs ist. Tja, sobald man zur Elite gehört, begibt man sich mit diesen ganzen Herrschaften auf gleichen Fuß. Man kann den Satz auch wieder umdrehen und sagen, wer sich so gleichberechtigt als Gesprächspartner von Gott und der Welt bis zum Kanzler einschließlich begreift und versteht und auch so darstellt, Na, bei dem ist es mit dem Elitebewusstsein nicht schlecht bestellt. Denn das ist die Lüge, die das ganze akademische Studium dem Elitewesen hinzutut. Dass nämlich alles das, was die Karrieristen in ihrem Beruf zu tun haben, das Macht ausüben, Geld verwalten und so weiter, ich komme da gleich noch drauf zurück, dass das eigentlich so was wäre wie die im Studium gelernte Problematisierungskunst. Die Kunst zu diskutieren und alles, was in der Welt, in der großen politischen Welt passiert, aufzufassen als einen Diskussionsprozess, wo man selber mindestens genauso am Ball ist, wie die, die zufällig wirklich am Ball sind. Dieses Bewusstsein, zumindest dadurch, dass man den Spiegel liest, dann auch des Spiegels Standpunkt zu teilen, der ist eben darin genau ein Eliteblatt, dass er jeden seiner Leser auf gleichen Fuß, gewissermaßen auf Dudesfuß, mit den wirklichen Herrschaften stellt und jedem das selbstverständliche Bewusstsein vermittelt, man könnte doch so einen Trottel wie den Kohl von heute auf morgen glatt ersetzen. Ich will gar nicht leugnen, dass das hier jeder könnte, wenn er es wollte. Bloß als Elitebewusstsein kommt das anders daher, nämlich einerseits diese Position als eine furchtbar schwierige zu schätzen, und zwar als eine intellektuell schwierige, als eine, die intellektuelle Anforderungen stellt, denen eben ein Mann wie Kohl gar nicht gewachsen wäre. Und auf der Weise eine Gleichheit mit sich selber herstellen, wo man erst unterwegs ist zu den wirklich leitenden Positionen. Auf alle Fälle gehört zu einem Elitebewusstsein die Aufführung, also wie die wirklich anerkannt wichtigen Leute der Gesellschaft sich aufführen, sehr genau zu kennen und diese Kenntnis schöpferisch auf das eigene Dasein anzuwenden. Das ist das subjektive Unterscheidungsmerkmal für jemanden, der in der Hierarchie nach oben kommt. Und das betätigt sich auch sehr sachgerecht nach unten. Es ist nämlich ebenfalls ein Elitemerkmal, sich hochachtungsvoll dem einfachen Mann zuzuwenden, die einfachen Leute zu schätzen, zu sagen, ich kenne da aber sehr kluge Menschen. Die sind nur Handwerker, aber sie verfügen über eine Lebensweisheit, von der der Papst sich noch eine Scheibe abschneiden könnte. Der Reiz dieser Urteile besteht nur darin, dass darin so arschklar ist, wer hier wen beurteilt. Und diese herablassende Beurteilung und Wertschätzung des einfachen Volkes ist vielleicht der deutlichste Beweis dafür, wie jemand in seinem Elitebewusstsein lebt und denkt. Das kann so Männer wie der Meier, die können das besonders gut. Die können das dann auch gleich wieder als Theorie. Also die können dann gleich das als Theorie vertreten, dass es doch eigentlich gar nicht darauf ankommt, Minister zu werden. Er ist es zufällig geworden, aber das heißt überhaupt nichts. Eigentlich kommt es darauf an, dass jeder in seinem Stand etwas Hervorragendes leistet. Also dass der Bergmann, da fällt es schon schwer, ne? Dass der besonders gute Kohle rausholt oder was. Aber dass der Handwerker, das sind deswegen die näherliegenden Beispiele, dass der einen wunderschönen Tisch macht, wie ihn sonst wirklich keiner könnte und so weiter und so fort. Nun wäre dieser ganze Elite-Dünkel nichts, der wäre ziemlich nichtig und haltlos, wenn ihm nicht ein Elite-Bewusstsein von unten entgegenkäme. Und das ist auch nicht von schlechten Eltern. Denn den Massen, über die ein Elitehänger sich erhaben weiß, denen ist ja nichts selbstverständlicher, als dass es tonangebende Leute gibt und sie selber gehören nicht dazu. Dass sie selber nicht so übermäßig vorbildlich sind, wenn sie mit Lockenwicklern rumlaufen, sodass jetzt jeder denkt, das ist eine neue Mode. Sondern umgedreht, dass es da andere Leute gibt, nach denen sie sich zu richten haben. Auch das ist immer besonders deutlich, wenn man eigentlich denkt, die führen sich doch anders auf. Nämlich an den Formen der proletarischen oder sonst wie von unten kommenden Kritik. Diese Kritik, die sich vorträgt per, die da oben machen alles falsch, ist nur schwer misszuverstehen als ein richtiges Urteil über die Politik der herrschenden Klasse. Es ist ein Urteil, das eigentlich von der Unterstellung lebt und diese Unterstellung auch überhaupt nicht aufkündigt, sondern bekräftigt. Ausgerechnet die da oben die doch dazu da sind, alles richtig zu machen, die machen alles falsch. Dieser Satz, die machen alles falsch, wäre völlig haltlos für die hierzulande übliche Kritik, wenn sie nicht mit diesem Kontrast arbeiten würde. Na, ausgerechnet die, die doch eigentlich zum Richtigmachen da sind. Dasselbe Bewusstsein gibt es nicht nur für die Unterscheidung zwischen maßgeblich und unmaßgeblich, sondern auch überhaupt, noch ein Stückchen genereller, für die Unterscheidung zwischen wichtig und unwichtig. Es versteht sich eben von selbst, dass die Notiz Roy Black hat neue Herzklappen eine Nachricht ist, 5 Zeilen lang in der Abendzeitung. Ich brauche gar nicht dazu zu sagen, bei wem das keine Nachricht ist. Es gibt eben Menschen, bei denen ist alles ein Bericht wert, und da kommt es wie eine Entdeckung daher, wenn sich herausstellt, die sind doch eigentlich Menschen wie du und ich. Diese Entdeckung, die wird dann auch immer betreut von den Zeitungsmachern, die selber ein bisschen eigentlich mehr auf die Seite der Elite gehören. Darum beherrschen sie das dann ja auch so gut. Die können dann die Entdeckung präsentieren, das ist doch eigentlich einer wie du. Und wenn sie gegen den Menschen was haben, sagen sie bloß. Das ist dann die Erkenntnis, das ist ja auch bloß ein Mensch. Jetzt denkt mal, wie viel Unterzähligkeit, wie viel selbstverständliches Bewusstsein von der Unterschiedlichkeit von Menschensorten in dem Erstaunen liegt, dass irgendjemand doch auch bloß ein Mensch ist. Dieselbe Entdeckung kann auch positiv akzentuiert daherkommen und sagen, na, das ist doch mal ein leutseliger Mann. Der Bundespräsident, der hat da seinen Bonus weg. Der versteht es einfach, diese Herablassung, also die Behauptung einer Gleichheit mit dem einfachen Volk, die von der Selbstverständlichkeit lebt, dass natürlich überhaupt keine Gleichheit herrscht. Furchtbar dialektisch, denkt man, wie hat der Mensch sowas gelernt? Der Weizsäcker, das ist kein Problem, aber die Massen, wie die das gelernt haben, aber das ist denen sehr geläufig. Wenn einer, der nicht zu einem gehört, so tut, als ob er zu einem dazugehört, dann findet man das nett. Das ist ein sehr netter Mann, der Bundespräsident. Das ist insgesamt, was da rauskommt, ein sehr eindeutiges und sehr affirmatives Bewusstsein davon, dass die Elite und die Durchschnittsmenschen nicht bloß mit unterschiedlichen Sachen beschäftigt sind, sondern dass ihre ganze Beschäftigung in Freizeit wie Beruf unterschiedlichen Macht ist ein schmutziges Geschäft. Gewinne machen, ein ziemlich anrüchiges Geschäft. Auf derselben Ebene liegt das Urteil, die Wissenschaft ist doch ein total unverständliches Kauderwelsch. Solche Urteile sind bei Bedarf im einfachen Volk immer abzurufen. Bloß was bedeuten sie? Wirklich, mit Kritik sind sie nicht zu verwechseln, sondern es ist die Kundgabe der eigenen Einsicht, so will es ja verstanden sein, als Einsicht von unten, dass die Maßstäbe moralischer Natur, von wegen schmutziges und sauberes Geschäft, oder auch intellektueller Natur, was verständlich ist und was nicht, dass all die Maßstäbe, die für einen selber gelten, für die da oben natürlich überhaupt nicht gelten können. Solche Urteile wie Wissenschaft ist unverständlicher Quark, Politik ist ein schmutziges Geschäft, Gewinne machen geht auf Kosten der kleinen Leute. All diese Urteile taugen überhaupt nichts, weil sie keine Kritik zum Ausdruck bringen, sondern Antikritik. Nämlich das Bewusstsein, dass für einen selbst und für die da oben, für die Elite eben, völlig unterschiedliche Maßstäbe gelten. Dieser Standpunkt, der kann sogar dann zu einem ernsthaften kritischen Antrag von unten nach oben werden. In der Form nämlich, dass man von der Elite auch elitemäßige Aufführung verlangt. Das möchte ein schlichter Zuschauer schon haben, dass wenn der Präsident sich mit der Königin trifft, dem Präsident sein Silberhaar genauso schillert wie seine Krawatte und dass die Fliege weiß ist und sitzt und dass der nicht unpassend blöd in die Gegend grinst. Das ist das Recht, das die unseren gegenüber ihrer Elite geltend machen. Das ist ja auch der Maßstab, an dem entlang sie zur Wahl aufgefordert werden. Das ist die Abstimmung der Unmündigen über ihre Vormünder. Wer führt sich als der kräftigste Vormund auf? Na klar, dass dann der Strauß an dem Maßstab gemessen, und das ist eben der gültige, besser aussieht als der Kohl. Für manche auch andersrum. Für manche denken, da muss unbedingt die Elite, die muss doch unbedingt Frauen dahinstellen oder sonst was. Das heißt immer, die besseren Kreise sollen doch gefälligst auch Vorbild sein. Und das wird dann auf einmal zum Maßstab. Eine schöne Leichenrede sollen sie halten. Im Essen sollen sie sich auskennen. Die, wenn schon da oben sitzen, sollen nicht schmatzen und so weiter. Das enthält dieses untertänige Elitebewusstsein von unten, das enthält schon einige Klarstellungen. Es ist selbstverständlich, so für den einfachen Mann, dass es in dieser freien, gleichen und brüderlichen Gesellschaft Leute gibt, auf die man hören muss. Und das Muss ist keins der Polizei, sondern eins der Moral. Es gehört sich einfach, auf die zu hören. Das sind die Vorbilder. Gleichzeitig wird ja auch nicht missverstanden. Na, die Figuren, die wirklich da oben sitzen, ob die jedes Mal Vorbilder sind, ist erst noch sehr die Frage. Also, dass es Vorbildlichkeit gibt und dass sie überhaupt nicht abhängig ist von den Figuren, die diese vorbildlichen Posten besetzen, das sind die beiden Klarheiten, die eigentlich im Elitebewusstsein von unten schon enthalten sind. Also, dass Elite nicht einfach Auslese der Besten heißt, sondern bessere Posten, auf die, und jetzt kommt wieder der Schwindel dieses Untertanenbewusstseins, auf die dann aber auch die Allerbesten drauf sollen. Es soll dann eben immerzu so sein, dass einer, der in der Hierarchie oben steht, auch an sich selber sichtbar macht, dass er es verdient. Jeder, der oben ist in dieser Gesellschaft, der soll mit seiner Persönlichkeit für die Lüge einstehen, dass es die Hierarchie nur gäbe, um den besseren Leuten in der Gesellschaft und ihrer Natur Genüge zu tun. Darin fasst der Dünkel des Elitebewusstseins sich zusammen, das ist die ideologische Botschaft, unter der die Elite antritt. Was ist sie denn jetzt wirklich? Was hat sie denn zu tun, die Elite? Ich will jetzt also in einem vierten und letzten Punkt auf die materielle Basis dieses Elitebewusstseins eingehen. Da gibt es ja zunächst mal eine gute Meinung der Demokratie über sich selbst. Sie fordert Elite, und zwar ganz ungeschminkt. Aber sie fordert es unter zwei ideologischen Titeln. Der erste heißt, Elite bedeutet eigentlich nichts als eine überaus gerechte Arbeitsteilung, eine Arbeitsteilung, die auch denen nützt, die nicht zur Elite gehören. Sie ist sehr funktional und zweckrational. Und zweitens, jeder, der diesen besonderen Posten bekommt, bekommt ihn nur aufgrund besonderer persönlicher Qualifikation. Quasi jeder Einzelne rechtfertigt diese Sorte Arbeitsteilung, die da eingerichtet ist. Nun stehen schon diese beiden Ideologien in einem gewissen Widerspruch zueinander. Weil entweder ist die Arbeitsteilung zweckrational, dann braucht auch die Tatsache, dass welche da besser, also eben diese besondere Sorte Berufe erledigen, die braucht dann nicht durch eine besonders hervorragende Natur dieser Leute gerechtfertigt zu werden. Da gibt es dann ja gar keinen Rechtfertigungsbedarf, wenn es sich bloß um eine zweckrationale Arbeitsteilung handelt. Und umgedreht, wenn schon die Figuren durch ihre großartige Aufführung den Posten rechtfertigen sollen, den sie innehaben, dann muss es sich ja wohl um was anderes handeln als eine zweckrationale gesellschaftliche Arbeitsteilung. Das ist der immanente Widerspruch dieser beiden demokratischen Elite-Ideologien. Aber es gibt noch viel härtere Widerlegungen dieser demokratischen Schönfärberei von wegen Elite. Die paar Punkte will ich hier eben noch durchgehen. Das erste ist ja schon das, was ich bisher alles aufgezählt habe. Wie man so ein Hänger wird, hat mit zweckrationaler Arbeitsteilung genauso wenig zu tun wie mit der Ermittlung oder Herstellung einer extravaganten Eignung des Individuums genau für die arbeitsteiligen Funktionen, die eben da angeblich zur Erledigung übertragen werden. Denn einerseits findet die ganze Karriere auf akademischer Basis statt und damit mit dem Anspruch, hier würde Wissen regieren. Und die, die das Wissen sich angeeignet haben, füllen dann eben auch die entsprechenden anordnungsbefugten Posten aus. Aber davon ist ja jetzt nichts zurückgenommen, von dem, was zu Anfang über Studienschwierigkeiten gesagt worden ist. Es geht ja in der ganzen Karriere nirgends um ein Wissen, das fortan den Beitrag des Elitehängers zum Gelingen eines rationalen Zwecks ausmachen würde. Sondern es geht erstens um Verstandesleistungen dieser seltsamen Art. Es geht zweitens um die zu dem Zweck, eine Auslese zu bestehen. Es geht also um Ausbildung zum Zweck, viele von dem Aufstieg in der Hierarchie, in der Karriere fernzuhalten. Von wegen also Wissen wäre da ein positives Mittel. Wissen und die ganzen Surrogate der Beschäftigung des Verstandes, die da in den geisteswissenschaftlichen Fächern geübt werden, die haben ihren Zweck als Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft ja zuallererst mal darin, dass sie die Massen von der Eroberung der höheren Positionen fernhalten. Ich will zu dem Gedanken jetzt nur noch eine kurze Klammer machen und an das ganze Schulwesen erinnern, was ja diese Sorte Sortierung der Menschheit einleitet. Und wo dann auch Vorlieben der beliebigsten Art, ein Kind spielt lieber, als dass es sich der Disziplin des Unterrichts unterzieht. Eigentümlichkeiten der Eltern, das eine vielleicht aus Missgunst oder aus Liebe, ihr Kind dazu prügelt, immer die Schularbeiten zu machen. Und das wird dann ein Einser, ein Verpuckster. Oder ein Glorreicher. Oder ist ja auch scheißegal. Lauter Zufälligkeiten dieser Art sind ja die Weichenstellungen dafür, ob einer schon in der Schule überhaupt bis zum Abitur kommt oder nicht. Und diese Sorte Weichenstellung geht dann in der geschilderten Art ja auch weiter. Immerzu geht es um die Beanspruchung des Kopfes, aber nicht damit der Kopf hinterher helle ist und das furchtbar Nützliches tut, sondern damit die Leistungen dieses Kopfes mit denen anderer verglichen werden können und immer die gaußsche Normalverteilungskurve zwischen Intelligenz und Dummheit rausschaut. Zwischen Vorwärtskommen und Hockenbleiben. Es gibt nun einmal nicht mehr gehobene Posten, als es gibt. Die Hierarchie ist fix und fertig eingerichtet. In sie will man hinein. Und da sind diese Surrogate des Wissens und eine Prüfung, die das unter Beweis stellt, sind die Mittel, da hineinzukommen. Von wegen also, da würde Wissen zu einer gesellschaftlichen Produktivkraft und weil sie das in so hervorragendem Maße ist, steht dem, der es hat, dann auch was Besseres zu. Es geht darum, Prüfungen zu bestehen, damit man in Posten hineinkommt, deren Rang schon längst feststeht, ganz unabhängig von dem, wie einer reingekommen ist. Auch unabhängig von dem, was man da dann eigentlich zu tun hat. Darauf komme ich dann gleich zurück. Aber ich will das noch einmal betonen. Die Zweckmäßigkeit des ganzen Studierens für den, der studiert, erschöpft sich tatsächlich darin, dass es ein Mittel ist, wie gesagt noch nicht mal eine Garantie, einen wesentlichen, in der Hierarchie weiter oben angesiedelten, eben elitemäßigen Posten in dieser Gesellschaft zu kriegen. Das ist der Zirkelschluss des schulischen wie des universitären Wissens. Sein Ertrag liegt und sein Zweck und sein Ertrag liegt in gar nichts anderem als dem guten Zeugnis und dessen Würdigung als Argument, jemanden einzustellen oder auch nicht. Im Sortieren eben. Damit ist das rum. Das zeigt sich dann auch sehr deutlich an den Berufen, mit denen die Elite hervorragt. Prominent soll das ja sein. Das ist Latein und heißt hervorragend. Jetzt gehe ich die verschiedenen Eliteabteilungen durch. Betrachten wir kurz die Elite der Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler. Die ist als Stand ein einziger Hohn auf die Ideologie von einer zweckrationalen Arbeitsteilung. Da forschen Massen von gelehrten Menschen, Tag aus, Tag ein, nehmen sich Freisemester und schreiben Bücher, noch und noch. Und gleichzeitig ist dann, und zwar über Gesellschaft und Geist, ne? Immerhin so ungefähr die zweithöchsten Dinger nach dem lieben Gott, die es so gibt, und über denen forschen die Theologen. Und von vornherein ist klar, Nach dem Ergebnis dieser Forschungen richtet sich die so erforschte Gesellschaft und der so erforschte Geist vorn und hinten nicht. Dafür sind sie gar nicht da. Die Politologen erforschen die Politik aber nicht, damit der Kanzler sich bei ihnen erkundigt. Im Gegenteil, die sind stolz, wenn sie sich beim Kanzler erkundigen können, was er gerade denkt und vorhat. Also die Idee, das ist eine zweckrationale Arbeitsteilung, die schaffen das Wissen bei, auf dem die Gesellschaft dann beruht, das ist schon von der Konstruktion dieses ganzen Betriebs her ein einziger Witz. Zu mehr taugt natürlich der Inhalt dieser Wissenschaften auch überhaupt nicht. Das wäre saudumm, denn das ist ja auch schon als Witz geläufig, dass ein Regierungschef zu nichts mehr käme, wenn er erst die Einigkeit seiner Experten abwarten wollte. Weil deren Geschäft ist ja gar nicht darauf angelegt, irgendwie zu einem gediegenen Urteil zu kommen, das dann praktisch befolgt werden könnte, sondern das ist ja gerade seiner Natur nach die Begleitung dessen, was ohnehin in der Gesellschaft passiert, mit schönfärberischen Ideologien, mit aufgeblasenen Moralismen, wie ich sie vorhin gekennzeichnet habe. Die Freiheit der Wissenschaft, um auch dieses Stichwort noch zu würdigen, die hat in den Naturwissenschaften ihren guten Sinn, weil sie da bedeutet die Freiheit des Denkens von kirchlichen oder anderen Dogmen. Die Verpflichtung auf Vernunft ist mit dieser Freiheit ausgesprochen. Der Lieblingsphilosoph von Spähmann hat das ja irgendwie in die Wege geleitet. Mit. Bei den Geistes- und Gesellschaftswissenschaftlern besteht Freiheit der Wissenschaft in was ganz anderem, nämlich in der Abkehr von der Verpflichtung auf Wissen. Das scheint noch auf, immer wenn Geisteswissenschaftler sich auf die Klarstellung kaprizieren, dass man sie nicht in einen einzigen Topf packen darf und dass die Einheit zwischen ihnen in einem fürchterlich mühseligen und unabschließbaren Diskussionsprozess herzustellen und hier auf Erden eigentlich immerzu nicht herzustellen ist und so weiter. In all diesen Reflexionen über Einheit und Vielheit in der Wissenschaft kommt ja das zum Tragen, dass Wahrheit hier schon gleich nicht gefragt ist und dass diese Wissenschaftler eben tatsächlich bloß ein Einigungsproblem haben, innerhalb dessen sie ihre Position als Standpunkt der Freiheit behaupten. Also die Freiheit für die Geisteswissenschaften ist gleich doppelt weg von Wahrheit, weil damit erstens klar ist, dass es um die gar nicht mehr geht und dass es innerhalb des Meinungsstreits nur um die Freiheit geht, den eigenen Standpunkt behalten zu dürfen. Es kommt bei dieser Eigentümlichkeit der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften eine sehr folgerichtige und sehr entlarvende Umkehrung heraus. Geisteswissenschaftliches Gedankengut, wie es täglich an den Universitäten produziert wird, ist gar keiner Unterscheidung nach mehr oder weniger richtig fähig. Die lehnt es von vornherein ab. Es ist auch gar nicht, enthält auch gar keine Anhaltspunkte dafür zu sagen, diese Erkenntnis ist wichtig und diese kann man vernachlässigen. Es ist ja ohnehin von vornherein in dieser ganzen Branche nicht so, dass Gedanken erstmal geprüft und verglichen würden und dann sagt man, auf den kommt es an und auf den nicht. Und der beste Gedanke findet dann auch noch einen staatlichen Preis in Form eines Lehrstuhls. Sondern es ist tatsächlich, und das weiß auch jeder, der in diesem Geschäft irgendwie zugange ist, es ist haargenau umgekehrt. Ein Gedanke gilt so viel wie der Lehrstuhl, den sein Inhaber ergattert hat. Der staatliche Gütesiegel, bitte denkt dran, das fängt alles an mit dem Doktor. Und wer den nicht vor seine wissenschaftliche Arbeit hervorschreiben kann, der muss sich erstmal fürchterlich mit dem Verdacht auseinandersetzen, dass er eigentlich ein dilettantischer, halbgebildeter Scharlatan ist. Und dann nützt es gar nichts, wenn er kluge Gedanken hinschreibt. Er braucht eine Autorität, einen anerkannten Professor, der ihm ins Vorwort schreibt, hier hat überraschend eine Blüte ganz außerhalb des akademischen Bereichs ein blindes Huhn ein dermaßen gewaltiges Korn gefunden, dass in Zukunft niemand mehr an dieser Entdeckung über sonst wen vorbeikam. Darauf kommt es an. Und dass der das davor schreibt, nicht wieder so ein Trottel ohne Doktor ist, sondern mindestens ein Professor. Einer, der schon das staatliche Gütesiegel auf seiner Seite hat, dass der Staat ihn sich immer zu was kosten lässt, und zwar nur seinen Verstand. Das zieht sich ja durch, das kennt man ja auch sonst. Wer wir ließen schon unsere Plakate und überlegt dann, haben die was Kluges zu sagen oder nicht. Na gut, auf die Minderheit setzen wir. Vielleicht ist sie ja auch vollzählig hier versammelt. Aber sonst ist es doch gang und gäbe, übrigens sogar von oppositionell sich gebenden Gruppen, dass sie damit werben, möglichst viele staatlich anerkannte Titel auf ein Plakat schreiben zu können. Ein Doktor kommt, am besten noch ein Professor-Doktor. Wenn er auch noch irgendwie aus Amerika kommt und von einer namhaften Universität, ist es noch besser, dann wird das auch noch draufgeschrieben. Naja, über diese ganzen, da kann man stundenlang drüber erzählen, aber das wisst ihr ja eh alles selber, dass das Amt allemal mehr zählt als das Gesagte. Da ist jede Fernsehsendung, das gibt es ja dann sogar, ne? In so Quiz-Sendungen, wo wirklich ein Trottel so klug ist wie der andere, dass es dann aber ein Professor sein muss, der sagt, dieses Zitat aus dem Nibelungenlied ist richtig eingeordnet, es stammt tatsächlich aus dem Codex A von und so weiter. Und dafür ist sie dann da, die Elite, die akademisch Anerkannte. Und da verbirgt das Amt dann, dass der Quizmaster richtig liegt. Der zweite Punkt, die Elite der politischen Macher, derer, die wirklich Macht auszuüben haben, von den Parlamentshängern bis hin zu den, ach was weiß ich, vom Direktorengehalt aufwärts in den verschiedenen Ministerien. Auch die haben ganz was anderes zu tun, als die Erkenntnisse anzuwenden, die wissenschaftlichen Weisheiten, auf deren nachgewiesener Aneignung, geprüft und vom Staat mit einem Stempel versehen, ihre Karriere andererseits doch beruht. Jetzt führt ohne Studium kein Weg zum gehobenen Dienst. Und auch nur schwerlich in den Bundestag. Aber dort tun sie was ganz anderes als Erkenntnisse anwenden. Der Witz, um den es da geht, ist viel schlichter. Es geht um Befugnisse. Und die gründen die Befugnisse, die sie haben, die gründen weder in ihrem besonderen Durchblick, noch erst recht in solchen Harmlosigkeiten wie Arbeitsteilung. Sondern die haben ihren Grund in einer fertigen Hierarchie der Macht. Sonst würde diese Kategorie der Amtsbefugnis, des rechtlich zugestandenen Zuständigkeitsbereichs, der Festlegung, wer auf wen hören muss, das würde sich ja völlig rauskürzen. Die finden nicht einfach Gehör, weil sie so schlau sind, sondern denen steht Gehör zu und dann sehen sie zu, dass sie ihren Verstand zur Bewältigung dieses Amtes einsetzen. Und dieses Amt selbst ist, um es nochmal zu sagen, weiß Gott was anderes, als das Resultat einer zweckrationalen gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Ich will nur mal ein paar Beispiele aus dem heutigen politischen Leben erwähnen. Ist das vielleicht zweckrational arbeitsgeteilt, dass ein hochbezahlter Ausschuss sich stunden- und tagelang den Kopf darüber zerbricht, ob die Trümmerfrau über 80 Jahre schon dieses, nächstes oder erst übernächstes Jahr 25 Mark im Monat extra bekommen. Dann möchte ich mal wissen, wer das für eine zweckrationale gesellschaftliche Arbeitsteilung hält. Oder solche Dinger, mit denen die Elite sich in ihrer politischen Praxis beschäftigt. Die Betreuung der Arbeitslosen. Das Ausrechnen von Rentenbeträgen. Das ist eine Wissenschaft, das muss man wirklich studiert haben. Zumindest muss man wissen, wo man die Formel nachschlägt. Aber die ist fürchterlich kompliziert. Und das jetzt zur Diskussion zu stellen, zu sagen, wie schieben wir Beträge von der Kasse in jene und wie betrügen wir dabei vielleicht, ohne dass sie es merken, die Arbeitslosengeldzahler und so weiter. Ist das vielleicht eine zweckrationale Arbeitsteilung, was der Blüm mit seiner Mannschaft betreibt? Über die Rita Süßmuth und ihr Frauenreferat. Gott, ja, ist das vielleicht zweckrational, dass da extra ein Stand, dessen Eigentümlichkeiten sowieso keinen Menschen interessieren und um deren Ausräumen es sowieso auch nicht geht, da wäre ja direkt eine Revolutionierung der Arbeitswelt samt Privatsphäre fällig. Nein, nachdem es die Frauen als irgendwie seltsame Kreaturen gibt, werden sie betreut. Und werden dadurch betreut, dass es eine Frau gibt, die sagt, sie wäre ganz fürchterlich für sie zuständig, sie wäre übrigens auch eine und jede, die dieselben Geschlechtsmerkmale hat, könnte zu ihr kommen und wäre bei ihr fürchterlich gut aufgehoben. Ich möchte mal wissen, wo da eine zweckrationale Arbeitsteilung sein soll. Und da kann man wirklich alles durchgehen. Ne? Die Arbeitsteilung mit dem Kohl, ich möchte ihn wissen, wer sie mit ihm verabredet hat, hier in dem Raum, da sind ja schon mal 500 Leute. Ist doch gar nicht wahr, dass das irgendwas Zweckrationales für sich hätte, Lohnarbeiter nützlich zu machen. Solche Sachen wie eine Verelendung zu steuern und zu organisieren und zu verwalten. die nationale Konkurrenz zu fördern, Druck auszuüben auf ausländische Potentaten. Wo ist denn da eine gesellschaftliche Arbeitsteilung verabredet? Ich will da gar nicht mehr groß rummachen. Das ist alles mal, also das ist allemal die Ausübung von Herrschaft. Und dafür spricht nur die Zweckrationalität dieser Herrschaft selbst. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Na klar, wenn es das alles gibt, Arbeitslose und ein Versicherungswesen und die Sparbeschlüsse eines Finanzministers und die Geldausgabenwünsche eines Rüstungsministers. Ja, wenn es das alles gibt, dann muss man in der Tat auch sagen, dass es dann außerdem noch Beamte gibt, die das verwalten. Das ist sehr zweckrational, aber wirklich bloß, das ist die Zweckrationalität der eingerichteten Herrschaft. Und nicht umgekehrt ist die Herrschaft und ihre Elitestellung ein Resultat freier und vernünftiger Verabredung. Was man für diese Jobs aus seinem Studium mitbringt, sind die Elemente von Wissen, die man sich vielleicht doch angeeignet hat, ganz sicher nicht. Ein paar Prüfungstugenden mögen es schon sein. Solche Posten richtig zu versehen, das ist schon auch eine Angelegenheit der Angeberei mit Geist. Wobei man da gerechterweise auch sagen muss, es gehört mit zu den Ungerechtigkeiten der Hierarchie, je weiter einer oben ist, umso leichter muss es ihm auch fallen, wenn er nicht ganz bescheuert ist, die Demonstration von Geist zu allseitiger Zufriedenheit zu erledigen. Da tritt der Geist dann ja wieder in sein Recht, nämlich als Mittel zur Darstellung des jeweiligen Amtes. Und dann mag es sich einer schuldig sein, dass er zu jedem Scheiß Anlass eine fürchterlich gediegene Rede hält. Dafür hat er dann auch seine Wissenschaftler, die schreiben ihm dann auf, was er zur Weltmeisterschaft und zur Königin in England zu sagen hat. Und dann hält er jedes Mal eine große Rede. Und der muss schon wirklich geistig gesehen sehr einsilbig geworden sein, so wie der Lübcke seiner Zeit, dass ihm das nicht mehr gelingt. Denn je weiter einer oben ist, umso mehr Mittel hat er auch für die Verwendung des Geistes zur Selbstdarstellung in seinem Amt, ja immerhin zur Verfügung. Das ist übrigens auch eine Karriere, Redenschreiber. Von der Wirtschafts- und Geldelite gilt dasselbe. Da verzichtet zwar auch kein reichgeborener Sohn mehr so ohne weiteres auf ein akademisches Studium. Das gehört schon dazu, und wenn der Mensch es selber nicht merkt, merkt es sein Vater und sagt, jetzt wird erstmal gelernt und studiert. Aber dass das, was einer als Manager zu tun und zu erledigen hat, und der Erfolg, den er dabei hat oder nicht, dass das eine Frage seiner gelungenen Ausbildung wäre, das weiß auch jeder, dass das nicht stimmt. Die Probleme, die da einer zu bewältigen hat, die hat sich niemand ausgedacht, sondern die stellt die Stellung des eigenen Kapitals in der Konkurrenz. Da kommen die Probleme her, mit denen der Mensch sich zu kümmern hat. Die Frechheiten der Japaner, die in denselben Markt eindringen wie die eigene Firma. Und die Mittel, mit diesen Problemen erfolgreich fertig zu werden, liefert erst recht nicht das Studium, sondern das Vermögen, das man verwaltet und zum Einsatz bringt. An dessen Größe und Überzeugungskraft hängt der Erfolg und die Überzeugungskraft des zuständigen Managers. Fürs wiederum Repräsentieren, und das kann sogar mal für einen Kredit gut sein, fürs Repräsentieren ist dann in der Tat vielleicht auch ein bisschen Philosophie gefragt. Aber so rum, für die Darstellung. Jetzt rede ich vorletztens über die Elite der Naturwerte. Dass die nationale Elite, wie sie es bei uns gibt und wie sie zu jeder bürgerlichen Gesellschaft gehört, nicht in einem zweckrational arbeitsteiligen, sondern in einem hierarchischen Verhältnis zum Rest der Menschheit steht. Und dass beides überhaupt nicht dasselbe ist, sondern ziemlich das Gegenteil. Das fällt an den gelehrten Naturwirten, an dieser Wissenschaftselite, besonders peinlich auf, deswegen, weil sie ja immerhin einen soliden gesellschaftlichen Wissensstand intus haben. Was diese Gesellschaft weiß über die Natur und an Methoden, mit ihr nützlich fertig zu werden. Das existiert eben in den Köpfen dieser naturwissenschaftlichen Elite. Nur, dass das mit Elite wiederum gar nichts zu tun hat, das zeigt sich eben an dem Umstand, dass die Naturwirtselite gar nicht einen gesellschaftlichen Wissensstand gewissermaßen zur Verfügung, zur zweckrational abrufbaren Verfügung jedes Gesellschaftsmitglieds inne hat und repräsentiert und darstellt und Pfeile bietet. Gerade die Elite ist ja ganz deutlich sichtbar eingebunden in das Gegenüber und Gegeneinander, in die Trennung zwischen Auftraggebern, von denen die Naturwirte die Definition der zu lösenden Probleme empfangen. Die geben ja vor, um was der Sachverstand sich zu kümmern hat, die dann auch über die Zweckmäßigkeit der gelieferten Ergebnisse befinden und auch überhaupt allein die Zwecke verfolgen, für die dieses naturwissenschaftliche Wissen zweckmäßig ist. Es ist völlig klar, dass die, mal ganz ergebnismäßig gesagt, dass die Naturwissenschaft ins Kapital als eine seiner Potenzen eingebunden ist. Das bestimmt die Berufspraxis der Naturwirte vom Auftraggeber bis zur Verwendung ihrer Resultate hin. Und das spiegelt sich dann auch gerechterweise im Verhältnis der Massen, der nicht zur Elite gehörigen einfachen Leute, zu dem Wissen, das die Naturwirte in ihren Köpfen und Büchern aufgestapelt haben. Dass die Massen dieses Wissen nicht teilen, dass sie nicht auch über jeden Elektronensprung Bescheid wissen, das wäre nicht schlimm. Da könnte man ja immer noch sagen, dafür hat man diese arbeitsteilige Sphäre. Bloß das Verhältnis der einfachen Leute zu dieser Sphäre des Wissens, das Verhältnis selbst ist überhaupt nicht in Ordnung. Nicht in Ordnung, wenn man jetzt mal einen idealen Maßstab zweckrationaler Arbeitsteilung anlegt. Das ist erstens überhaupt an keiner Stelle praktisch. Es gibt es nicht, dass ein Normalmensch einen Zweck verfolgt, für den er naturwissenschaftliche Erkenntnisse einsetzen könnte. Und erst recht, das theoretische Verhältnis des einfachen Mannes zur Welt der Wissenschaft ist ein Witz. Das ist nämlich bestimmt nach den Verhaltensmaßregeln gegenüber einer Autorität ausgerechnet. Das allerirrationalste Verhältnis zu den Leuten, die etwas zu sagen haben, dass man ihnen nämlich Glauben schenkt, deswegen dann auch mit Skepsis begegnet, als Alternative durchaus auch die Astrologie in Betracht zieht, sich dann aber wieder, wenn der Naturwirt von der entsprechenden Zeitung aufs Podest gehoben wird, lieber wieder dem Kaminski vom Bochumer Sternwarteninstitut glaubt. Dieser Zirkus des Glaubens und die Betrachtung der Naturwirte als Autorität ist das Echo von unten für diesen Tatbestand, dass hier, ausgerechnet hier, wo Zweck und Rational durchaus anwendbare Begriffe sind, von zweckrationaler Arbeitsteilung und einer entsprechend abgezahlten Sphäre nicht die Rede sein kann. Das wissen im Übrigen auch die Naturwirte selbst, weil wenn sie den Übergang zur Elite machen, sind sie mit den paar naturwissenschaftlichen Kenntnissen, die sie haben, überhaupt nicht zufrieden. Erstens weiß jeder, dass ausgerechnet die heutigen Naturwirte, wenn sie mal vom Fernsehen angerufen werden und sollen was erklären, da einen Scheiß zusammenstottern, also die reden sehr flüssig, bloß die merken überhaupt gar nicht, und das ist keine berufliche Formiertheit, sondern das liegt an einem Übergang, den ich gleich noch sage, die merken überhaupt nicht, was erklären heißt. Unter ihresgleichen reden sie wahrscheinlich sehr intelligent. Aber wenn sie aufgefordert werden, sich mal dem Volk gegenüber als Elite zu präsentieren und dem was mitzuteilen, da gibt es Ami-Sendungen im Fernsehen, die sind grauenhaft. Und zwar warum? Weil dann immer die Leute meinen, das ist dann die psychologische Seite, Herablassung täte Not. Und dann fangen sie an, abstrakte Sachverhalte zu bebildern, dass einer Sau kraust. Dann muss man sich das Atom vorstellen als einen Knubbel von Kugeln, in die eine dritte reinfliegt und so ein Zeug. Und dann wird noch nicht mal erklärt, wie das vor sich geht. Und dann meineswegen noch mühselig nach einem passenden Bild gesucht. Sondern eine Bilderwelt wird aufgemacht und man merkt immer zu, die haben überhaupt keine Ahnung, was jetzt ein gelehriger Zuschauer überhaupt gerne wissen würde. Noch schlimmer wird es aber, wenn sie sich überhaupt als Elite betätigen. Dann fangen sie nämlich an, gestützt auf ihr Expertentum, überhaupt nichts anderes mehr zu tun, als anzugeben. Eine Konkurrenz zu eröffnen mit den Schwachsinnigkeiten der Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler. für sich als Naturwirte Autorität zu reklamieren und so zu tun und auch eben angeberisch die Auffassung zu verbreiten, weil sie von Atomen was wissen, wüssten sie auch von Haus aus besonders viel über Natur, Staat, Gesellschaft, Mensch und sonstige Größen. Dann machen sie den Übergang vom Dienstbarsein, wo ihr Wissen hingehört, zu der Vorstellung, als besonders nützliche, dienstbare Geister wären sie dazu da, zu bestimmen. Und für dieses Bestimmen, was ihnen real ja gar nicht zukommt, nehmen sie alle gesellschaftswissenschaftlich produzierten Ideologien über Wichtigkeit und Verantwortung des Denkens in Anspruch. Dann kommen solche Kreaturen raus, wie der Karl Friedrich von Weizsäcker als Naturphilosoph oder auch von kritischer Seite Figuren wie der Robert Jung, die nicht darauf bauen, dass ihnen besonders intelligente Gedanken über die Demokratie gelungen wären, wenn sie vor dem Atomstaat waren, sondern die auch selber in ihrer Schreibe lässig den völlig unmöglichen Übergang schaffen von einem ganz kleinen Stückchen Atomphysik oder der Erinnerung daran in lauter Menschheitswarnungen, wie man sich aufzuführen hätte, damit die Gesellschaft weiter gelingt. Also, gerade da, da wird an allen Ecken kenntlich, wenn es schon mal Leute gibt, die aufgrund ihrer Ausbildung zu bestimmten vernünftigen Tätigkeiten tatsächlich besonders qualifiziert sind, dann ist das gerade nicht ihr Elitesiegel. Wenn sie sich als Elite betätigen, dann fällt das immer damit zusammen, dass sie die Grenzen ihres Wissens ignorieren und so tun, als hätten sie über alles genauso viel zu sagen und genauso viel Recht, dass man auf sie hört, wie in ihren wissenschaftlichen Vorlesungen, die in Ordnung gehen. Zur Tragödie die Farce, das ist die übrige gesellschaftliche Elite, die sich aus so einem bunten Volk zusammensetzt, wie den Künstlern, die ja auch irgendwie zur Elite gehören, wenn sie mal die nötigen Filme gemacht haben oder besonders überzeugend gesungen haben. Dazu gehören die prominenten Gattinnen, auch nicht zu vergessen, sonst wäre ja die Elite bloß noch halb so groß. Die Sportler, die Filmstars, also all diese Halbwelt, macht ebenfalls einen nicht zu unterschätzenden Bestandteil der Elite aus. Auch da, natürlich verdanken sich all diese Kreaturen einer Arbeitsteilung. Schließlich auch die Frauen, das ist ja nicht zu übersehen. Bloß, die beruht jetzt auch wieder nicht auf einer besonders geschickten Überlegung, wie richtet man das Funktionieren einer Gesellschaft am besten ein, sondern die setzen allesamt eine gediegene, fix und fertige Hierarchie voraus und dienen dieser Hierarchie ganz ähnlich wie die Ideologen der Gesellschaft, also die Verwalter des Geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Wissens und Erkenntnisstandes. Ganz ähnlich wie die bedienen sie die fix und fertig hierarchisierte Gesellschaft mit Repräsentationsakten. Die Unterhaltung ist schon längst in allen möglichen Bereichen zu einem Feld nationaler Repräsentation geworden und hat in dem Maße Anerkennung gefunden. Früher waren es bloß die Staatsopern, wo die Oper nicht umsonst eben des Staats davor gehabt hat. Und es ist inzwischen, hat es alle möglichen Bereiche der Unterhaltung erobert. Das sind halt alles Botschafter Deutschlands, die da singen oder malen oder sonst was. Und naja, das Gattinnen zur Repräsentation da sind, ist ja schon im Begriff der Gattinnen angeschlossen. Auch da gilt aber, wer da brilliert, wer da hervorragt in seiner arbeitsteiligen Funktion, der verlässt sich erstmal, das ist die eine Seite, auf einen fix und fertig eingerichteten Posten. Und wenn es auch ein Repräsentationsposten im abgeleitetsten Überbau ist, Franz Beckenbauer sage ich da bloß. Auf der anderen Seite, zur richtigen Elite wird ein Mensch, der da hervorragt auf diesem Posten, der es da weit gebracht hat, auch nur ganz ähnlich wie die Naturwirte, wenn er mehr treibt, als bloß weit zu springen oder besonders hoch oder sonst was in der Art schön zu singen. Das reicht alles nicht, sondern zur Elite gehört da noch dazu derselbe Übergang, von dem lächerlichen Dienst, den man leistet, zu dem so tun, als wäre man eine bestimmende Kraft, zumindest ein Vorbild. Das wäre nicht so übermäßig interessant, wenn Boris Becker nur gut gegen den Ball schlägt, aber die Aufforderung des Bundespräsidenten an ihn, er solle Vorbild sein, und zwar für die gleichaltrige Jugend, und sein Echo, dass er nämlich so etwas Ähnliches auch natürlich sowieso ist, und dass er als solches gehandelt wird, das macht ihn zu einem würdigen Mitglied der Elite. Gattinnen, diese Spezies, wenn sie ganz oben sind, haben sie auch die Pflicht, zum Vorbild zu werden, ein Müttergenesungswerk zu gründen oder eine Krebshilfe oder, was weiß ich, für das Alter ihres Mannes vorzusehen und die Schubsis zu betreuen oder sowas. Damit werden sie zu gesellschaftlich würdigen Mitgliedern, zu einer Elite, indem sie Verantwortung tragen, indem sie gewissermaßen in der Sphäre des luxuriösen Überbaus eine Kopie abliefern zu dem Geschäft, das die politisch Verantwortlichen tatsächlich praktizieren. Quasi ein Spiegelbild der Macht und der Machtverhältnisse aufmachen. Das geht natürlich überhaupt nur, also dieser Übergang von jeder irgendwie speziellen Leistung zur Kategorie der gesellschaftlichen Autorität, wenn eins schon längst gegessen ist, nämlich erstens die Wahrheit, dass das Hinausgehen über die Sphären des Normalen, der Einstieg in Karriere und Elite, dass der zum Inhalt hat, das Innehaben oder zumindest das Repräsentieren von Herrschaftsgewalt. Also wenn das ist die Klarstellung, die darin enthalten ist. Wenn immer gleich der Schluss erfolgt, von irgendeiner Sorte Prominenz auf Autorität. Die materielle Grundlage dafür ist eben dieser tatsächliche Tatbestand, dass das Aufsteigen ein Aufsteigen in einer Hierarchie der Macht ist, dessen, dass andere auf einen hören müssen, dass man über fremde Schicksale zu bestimmen hat, sei es durch den Einsatz von Kapital, sei es durch die Anwendung von Gesetzen. Die Lüge, in der die damit untrennbar verbunden ist. Also ich habe gerade gesagt, diese Gleichung von Besonderheit über dem Durchschnitt stehen und Autorität. Die Wahrheit davon ist, dass es da immer gleich um Herrschaft geht. Die Lüge, die darin enthalten ist, ist die, dass es gar keine Herrschaft wäre, sondern eben nichts als die Besonderheit dieses Menschen. Autorität als natürliche. Dieser fürchterlich beliebte Gedanke, Herrschen wäre kein Machtverhältnis, sondern sowas wie eine persönliche Eigenschaft dessen, der da oben ist und dem das einfach zukommt. Das ist die Doppeldeutigkeit von Elite oder Aristokratie überhaupt. Es soll so sein, dass die Herrschaft nur von den Besten ausgeübt wird. Und dann soll es aber auch schon gleich gar keine Herrschaft mehr sein. Dann sollen es eben die Besten überhaupt sein. Alles andere Peinliche soll sich daraus rauskürzen. Das ist eine eigentümliche Verklärung, auf die die Demokratie mit ihrem Beharren auf Elite da Wert legt. Denn dass es in der Gesellschaft Herrschaft und Unterordnung gibt, Befehlshaber, sehr wenige, und welche, die mit ihrem Kapital Existenzbedingungen schaffen, und eine große Masse, die sich nach den vorgegebenen Bedingungen und Anordnungen richten muss. Das wird in diesem Ideal der Elite, also der Leute, denen so etwas aufgrund ihrer persönlichen Eignung auch zusteht, das wird dadurch ja eigentlich gar nicht, wenn man es recht betrachtet, widerrufen oder abgeleugnet, sondern das wird ja veredelt, erhöht. Es wird gerechtfertigt durch die Idee, wenn schon solche Unterschiede in der Gesellschaft, dann liegt es darin, dass es in dieser Gesellschaft auch zwei ziemlich unterschiedliche Sorten von Menschen gibt. Das ist ein in dieser Hinsicht rassistischer Gedanke, auch wenn man heutzutage und vor allem in der Bundesrepublik gar nicht mehr so zu Werke geht, wie wir das übrigens noch im Englischunterricht von der englischen Demokratie gelernt haben, wo unser faschistischer Englischlehrer uns erklärt hat, das sähe man heute noch an den Schädeln. Ob einer von der Normannenrasse kommt, dann ist er im Königshaus zu Hause und hat Kapital. Und die Arbeiter hätten nicht umsonst alle so einen harten fußballmäßigen Schädel. Das ist nicht erst diese Fortsetzung, wo es rassistisch wird, sondern der Rassismus liegt im Prinzip. Und der liegt im Begriff der Auslese selbst, dass es darum ginge, unterschiedliche Sorten von Menschen zu ermitteln, denen je nachdem das Gehorchen oder das Anordnen zukäme. Jetzt gibt es in der Demokratie ein fest institutionalisiertes Dementi dieses rassistischen Charakters, nämlich eben den Verweis auf die Karriere, beginnend mit Verstand und Studium und mit der Ideologie, ja, das stellt sich doch erst in jedem Einzelfall heraus, wo einer hingehört. Jeder hat seine Chance. Und gerade dann, wenn jeder die Chancen gleich wahrnimmt, dann ist die Verteilung hinterher auf die unterschiedlichen Etagen der Gesellschaft unanfechtbar und gerecht. Dann hat man eine Garantie dafür. Jetzt aber bloß für was? Gerade so soll doch die Garantie dafür herkommen, dass tatsächlich zwei Sorten von Menschen mit unterschiedlicher Eignung ermittelt und hergestellt worden sind. Dieses Dementi des Rassismus, in dem man stolz sich mit den Faschisten vergleicht und sagt, wir messen gar nicht die Nase, sondern die Schulleistung. Das ist ja bloß einerseits ein Dementi des Rassismus und andererseits seine Bekräftigung. Nämlich, dass man jetzt todsicher eine gesellschaftliche Verteilung der Individuen erreicht hat auf Herrschaft und Gehorsam, und die entspricht dem, was diese Leute von Natur aus und von ihren Eltern her mitbringen. Anders ausgedrückt. Jetzt nochmal von der Kategorie der Elite hier. Alles, was den eigentümlichen Inhalt dieser Kategorie ausmacht, inklusive aller Verfahren, wie man da reinkommt, das ist eine einzige Widerlegung der beiden Ideologien, die zur Elite verkündet werden. Es ist erstens eine Widerlegung des Ideals einer zweckrationalen gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Es geht ums Tonangebendsein, auch in den Sphären der Freizeit, um Autorität und Gefolgschaft, darum, über das Schicksal anderer Leute zu bestimmen, darum, auf dieser Grundlage Vorbild zu sein, auch die Meinung der Leute zu beeinflussen. Es geht sogar um so etwas Unmögliches wie geistige Führung. In diesem Widerspruch in sich, geistige Führung, fasst sich Wahrheit und Lüge der Elite zusammen. Man kann einen Geist nicht führen. Wie soll denn das gehen? Der hat keine Hand, an der man ihn anfassen kann. Man kann Gedanken erklären, man kann jemanden beschwatzen. Dazu gehört dann immer einer, der sich beschwatzen lässt. Und das ist ja auch nicht gerade übermäßig toll, wenn da nicht ein bisschen ein Argument mit im Spiel ist. Wenn von Geist die Rede sein soll und mal ernst genommen, dann kriegt man einen Menschen mit Verstand überhaupt nur an einen anderen Fleck als den, wo er geistig gerade drauf rumsteht, indem man ihm ein Argument bietet, das ihm einleuchtet. Sonst geht das ja nicht. Da kürzt sich aber Führung raus. Da bietet man ja nur Gedanken an, die man selber sich gerade irgendwie ausgedacht hat und wo man denkt, so ist es richtig. Geistige Führung ist das Ideal der Manipulation. Man könnte über den Geist Leute dahin bringen, wo sie zunächst mal gar nicht hin wollten, aber sie sind damit einverstanden. Und das gehört ganz zu diesem Spannungsfeld, wo der Mensch einerseits stolz ist, nicht, dass er irgendwie richtige Gedanken hat, sondern dass er eigene Gedanken hat. Diese Tugend wird ja in der Demokratie sehr groß geschrieben. Von den eigenen Gedanken zu beteuern, man hätte sie sich wirklich eigenhändig gemacht und sie wären die ganz und gar eigenen und selbstigen. Das weiß man dann ja auch schon gleich, dass zu diesem Ideal geistige Führung sehr gut passt, weil unter diesem Vorwand, es wären doch wohl die eigenen gewesen, jemanden jeden Scheiß aufzureden, das versteht unsere geistige Elite ja sehr gut. Also, nochmal, alles ideologische Getue drum, die Elite hätte nichts als eine arbeitsteilige Spezialfunktion zu erledigen. Das wird durch das, was Elite eigentlich ausmacht, eben Führung zu bieten. Und zwar so, als wäre sie von Natur, aber Führung wird dadurch total widerlegt. Ebenso wird durch alles, was die Kategorie Elite ausmacht, widerlegt, das Ideal einer Begründung und Rechtfertigung dieser Arbeitsteilung durch hervorragende Persönlichkeitseigenschaften. Denn die Karriereanforderungen und Leistungen befähigen tatsächlich allesamt zu nichts anderem als dazu, einen Posten dann zu kriegen. Das ist diese Lüge von der Erfolgstüchtigkeit, die ich ganz vorhin erwähnt habe. Wenn das Studium überhaupt zu was taugt und Erträge sachlicher Art über den Einstieg in die Karriere hinaus für den Menschen bringt, also wenn der fürs Leben was davon hat, nun scholae sed vitae haben wir studiert, sagt ja der Lateiner, wenn es da überhaupt einen Ertrag dieser Art gibt, dann besteht der in der subjektiven Fähigkeit, allen Herrschaftsjobs und allen noch so albernen Repräsentationsjobs dieser Gesellschaft als Charaktermaske zu dienen. Wenn jetzt also jemand aus dem ganzen Referat herausgehört hat, dass Studium sowas wie eine Charakterbildung ist, dann hat er es richtig verstanden. Es spricht bloß weder für den Charakter noch für die Gesellschaft, die sich so abbilden lässt.